SWR 2 Hörspiel. Die Frage ist nicht mehr die, ob in dem heutigen Krieg das alte Gleichgewicht der Kräfte erhalten oder wiederhergestellt wird, sondern sie lautet nur, wer am Ende dieses Kampfes in Europa die Vormacht sein wird. Entweder die europäische Völkerfamilie, repräsentiert durch ihren stärksten Staat, oder der bolschewistische Koloss. Der erste Fall aber ist nur denkbar, wenn Deutschland diesen Krieg, der ein Kampf nicht nur für es selbst, sondern für ganz Europa ist, gewinnt. Im zweiten würde Sowjetrussland Sieger sein. Der Führer hat eine magnetische Wirkung auf seine Umgebung. Und ist immer in einer Art Rausch. Werden von Tag zu Tag stärker. Meine Erfindungen kommen zum Einsatz. So gehe ich mit bester Zuversicht dem Kampf entgegen. Wir wollen nicht sehen, dass der Krieg schief geht. Scheußlich, einen Zusammenbruch so auf sich zukommen zu sehen. Die Lage entwickelt sich günstig und mein Kopf ist voller Pläne, die ich meiner Umgebung gar nicht sagen darf. Sie halten mich sonst für verrückt. Ich bin es aber bestimmt nicht. Ich sehe nur weiter. Der Führer war bester Stimmung und hielt mit der Anerkennung für unsere Arbeit im Westen nicht zurück. Ich hoffe nun, rascher vorwärts zu kommen als bisher. Macht verdirbt. Totale Macht. Verdirbt total. Bei aller Anerkennung. Der Diktator ist eben ein Phantast, der im Gespräch unter vier Augen vernünftigen Vorschlägen zugänglich ist, aber nachfolgend im Zusammensein mit Bormann und Gefolge schnell umfällt und auf deren byzantinische Utopien hört. Deutschland hat den Krieg verloren. Diese unabwendbare Tatsache muss der Führer einsehen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo der Führer abtreten muss. Er hat das deutsche Volk durch seine Katastrophenpolitik an den Rand des Abgrunds gebracht. Wir müssen jetzt Frieden schließen. Jeder Tag, den der Krieg noch länger dauert, wird weitere, nicht mehr zu vertretende Menschenverluste, Zerstörungen und Verwüstungen bringen und ist deshalb ein Verbrechen. Ich bin froh, persönlich hier ins Geschäft gekommen zu sein, nachdem ich ja schon von verschiedenen Kreisen als krank abgeschrieben wurde. Aber der Führer vertraut mir und das genügt mir auch. Alles Liebe und Gute für 1944. Möge es uns den Sieg und einen langen Frieden bringen. Rommel, Hörspiel von Leonhard Koppelmann. Unter Verwendung des gleichnamigen Films von Niki Stein. Musik Jackie Engelken und Ulrich Spies. Regie Leonhard Koppelmann. Erster Teil, der Atlantikwall. Vom Nordkap bis zu den Pyrenäen reicht das größte und modernste Befestigungssystem der Welt. Im Auftrag Hitlers soll Rommel die gesamte Westfront auf den Verteidigungsstand hin prüfen. Die Werke mit ihren schweren Geschützen tragen die Namen großer deutscher Soldaten. Von Dänemark über die Biskaya, die Pyrenäen, das Mittelmeer bis zur Alpengrenze. Er soll die Abwehrmaßnahmen vereinheitlichen. Das sind die Soldaten, die zum Schutz für Europas Freiheit und Kultur bereitstehen. Kampferfahren in vielen Schlachten, an allen Fronten erprobt, erwarten sie mit Ruhe und soldatischem Selbstbewusstsein die große Auseinandersetzung. Atlantikwall. Die typische Propagandaübertreibung. Feldmarschall Rommel setzt die Besichtigung der Befestigungsanlagen fort. Im Hinblick auf unsere starken Anlagen, im Hinblick auf den verfügenden Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung und die Kampfmittel, die uns in die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen die größte Ruhe entgegensehen und brauchen uns keine Sekunde den Kopf zu brechen, gut oder schlecht geht. Es geht bestimmt gut. Ich glaube nicht, dass der Engel ein zweites Mal wiederkommt, wenn er hier den Versuch macht. Herr General Speidel, Sie... General außer Dienst. Deshalb belassen wir es besser beim Namen. Also, Herr Speidel, Sie sind einer der Väter der Bundeswehr, waren erster deutscher NATO-Oberbefehlshaber. Ja. Am 9. Mai, dem Schiller-Gedenktag des Jahres 1955, erlebte ich als deutscher Vertreter den historischen Augenblick, als wir in die Gemeinschaft ehemaliger Gegner als echte Freunde aufgenommen wurden. Erstmals erklang im NATO-Hauptquartier bei Paris das Deutschlandlied, von einer Kapelle des Vereinigten Königreichs in Paradeuniform gespielt, stieg unsere Flagge im Kreis der anderen 14 am Mast empor. Ein Wunder im Rückblick auf die schwere Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die Sie aktiv im Militär miterlebt haben. Ja. Sie waren Generalstabschef von Rommel, kurz vor und während der Normandie-Invasion. Das ist korrekt. Ich trat am 15. April 1944 im Hauptquartier in La Roche-Guyon meinen Dienst an. Da sind Sie ja endlich. Wir hätten viel früher mit Ihnen gerechnet, General. Unser Flugzeug wurde von feindlichen Jägern verfolgt. Wir mussten zweimal runtergehen. Ja, die Luftüberlegenheit des Feindes ist unser größtes Problem. Hauptmann Aldiger, mein Adjutant. Angenehm. Freut mich. Kümmern Sie sich um das Gepäck des Generals. Kommen Sie, Speidel. Ich stelle Sie meinem Stab vor. Rommel. Ein Johann ohne Land. Ein Generalfeldmarschall mit dem Stab einer Heeresgruppe. Aber ohne einen einzigen Soldaten unter seinem Befehl. Stimmung gedrückt. Man weiß nicht recht, ob neue Verwendung eine Kaltstellung bedeuten soll. Von verschiedenen Seiten wird sie anscheinend so bewertet. Ich sträube mich, dies zu glauben. Der Führer sprach ganz anders. In Hitlers Kalkül nicht mehr als eine psychologische Trumpfkarte. Zur Abwehr der Invasion aus dem Ärmel gezaubert. Wirkungsvoll begleitet von Propagandaschlagzeilen wie Rommel an der Kanalküste, Rommel bei Besichtigungen oder Rommel sichert den Atlantikwall. Atlantikwall. Der war nur an der Kanalküste stark, aber da war keine Invasion zu erwarten. Als ich nach Frankreich versetzt wurde und die ersten Inspektionsfahrten mit Rommel unternahm, war ich erschüttert, wie wenig in Wirklichkeit da war. Ein paar Großbauten, ja. Aber im Ganzen gesehen nur eine lineare Verteidigungslinie unterschiedlicher Stärke und ohne Tiefengliederung. Wir stehen im Osten. Die russische Offensive ist nicht mehr zu stoppen, Herr Generalfeldmarschall. Die Haltebefehle des Führers sind eine Katastrophe. Sie fordern nicht nur unnötige Opfer, sie verhindern auch eine sinnvolle Frontverlegung. Was meinen Sie mit Frontverlegung? Den Rückzug auf die Reichsgrenzen, wenn das noch möglich ist. Mit einem Gegner, der mit dem Rücken an der Wand steht, verhandelt er feindlich. Dann haben wir ein zweites Versailles. Wollen Sie das? Natürlich nicht. Wir werden die Invasion vereiteln, Speidel. Nur dann kann der Führer in starke Position mit den Angloamerikanern verhandeln. Halten bis zum letzten Mann. Ein typischer Führerbefehl. Der Generalfeldmarschall hatte sich selbst schon einmal in Afrika dem sogenannten Haltebefehl entzogen und seine verbliebenen Soldaten nach der verheerenden Schlacht von El Alamein zurück nach Tunis geführt. Hier zeigt der Soldat seinen Charakter. Die militärischen Führer aller Grade teilen sich in allen Heeren und sämtlichen Epochen in drei Gruppen. Die Nur-Soldaten, des blinden Gehorsams, der Gutgläubigkeit und auch der Bequemlichkeit. Die Parteisoldaten, des Ehrgeizes und der Konjunktur. Die denkenden Soldaten mit dem Ethos der Vaterlandsliebe. Der 3. November 1942 wird einer der denkwürdigsten Tage in der Geschichte bleiben. Denn an ihm offenbarte sich nicht nur endgültig, dass das Kriegsglück unsere Fahne verlassen hatte, sondern von diesem Zeitpunkt unterlag die Entschlussfreiheit der Panzerarmee schwersten Beschränkungen durch das dauernde Einmischen der vorgesetzten Stellen in die Kampfführung. Spätestens mit diesem Ereignis war Rommels Vertrauen in Hitler von Grund auf erschüttert. Mhm. Der Tag war der Wendepunkt in seinem Leben. Meine Herren, darf ich Ihnen unseren neuen Stabschef, den General Speidel, vorstellen? Freut mich. Das ist die Comtesse La Rochefoucauld, eine Nichte des Grafen, dem das Schloss hier gehört. Bonjour. Comtesse, bonjour. Sprich ausgezeichnet Deutsch. Übersetzt für uns. Das Hauptquartier der Heeresgruppe B befand sich in La Roche-Guyon. Ja. Es liegt an der Seine, etwa auf halbem Weg zwischen Le Havre und Paris. Das Schloss war zwangsrequiriert. Trotzdem war das Verhältnis zur Familie La Rochefoucauld sehr gut. Zum Geburtstag des Führers schickte die Herzogin sogar 4 Flaschen vom besten Rotwein des Schlosses. Jahrgang 1900. Die jüngeren Stabsoffiziere wechselten sich ab, die schöne Comtesse Charlotte auszuführen. Hier an der Küste war die Oberklasse aus Furcht vor dem Kommunismus in Europa eindeutig deutschfreundlich. Und die Bevölkerung folgte ihr weitgehend. Und dann war da noch die tief verwurzelte Abneigung gegen England. Rommel konnte sich in der Umgebung jederzeit frei und ohne Leibwache bewegen. Auf Exkursionen durch irgendwelche normannischen oder bretonischen Küstenstädtchen kam es nicht selten vor, dass man den Ruf C'est Rommel vernahm. Und irgendwie war dabei eine Bewegung in den Menschen fühlbar. C'est Rommel. Immer wieder ertönte dieser Ruf. 15.04. Heute wurde der neue Chef des Stabes, Generalleutnant Speidel, vorgestellt. Er übernimmt die Amtsgeschäfte von Gause. Marinegruppe West hat vorgeschlagen, Teeminen in Beton eingegossen am Strand auszulegen. 16.04. Rommel schlägt Verwendung von Küstenseglern für Transport von Baumaterial längs der bretonischen Küste vor. Frage, auf wessen Kontingent der Beton für die Verschartung der Marinebatterien gehen soll. Nicht geklärt und erregt Gemüter. Gegner jetzt tätiger. Sowohl in der Luft wie mit Minen. Grundminen sind vor Le Havre, vor Seebrügge, also vor der Schelde, und nördlich von Walcheren gelegt worden. Kann bedeuten, dass man an der Somme oder in der Kanalenge landen will und vorbereitend beginnt, Häfen an den Flügeln und einzelne Batterien außer Gefecht zu setzen. Gegen Seine-Bucht als Landeplatz spricht es aber auch nicht. Bei uns hier an der Calvados-Küste klafft nach wie vor eine Lücke von 40 Kilometern. Wenn die Panzer nicht kommen, dann sehe ich schwarz, Herr Feldmarschall. Der Führer hat mir die Verlegung der Panzerwaffe an die Küste zugesichert. Sie kriegen ihre Panzer, verlassen Sie sich darauf. Die Entscheidung des Kampfes wird an der Küste fallen. Hauptkampflinie ist der Strand. In seinem schwächsten Moment, in dem Augenblick, in dem der Gegner aus dem Wasser ans Land kommt, muss er zerschlagen werden. Ich gebe mich keinen Illusionen hin. Wenn es uns nicht gelingt, in den ersten Stunden der Landung, in denen der Gegner immer am schwächsten ist, ihn sofort zurückzuschlagen und ihn an der Bildung eines Brückenkopfes zu verhindern, dann ist die Invasionsschlacht verloren. Und damit der Krieg praktisch zu Ende. Darum forderte Rommel in einem ersten Bericht über seine Inspektionstouren, den er zum Jahreswechsel 1944 an Hitler gesandt hatte, das Kommando über die Truppen an der Küste. Mhm. Und tatsächlich wurden ihm am 15. Januar der Oberbefehl über die 7. und 15. Armee übertragen. Doch nur ein schaler Kompromiss. Im Hinterland regieren noch die Militärbefehlshaber Frankreich und Belgien. Neben Rommel die Armee-Oberbefehlshaber von Südwest- und Südfrankreich sowie das SS-Panzergruppenkommando. Selbst Marine und Luftwaffe haben ihre eigenen Befehlshaber. Und über allem thront der Oberbefehlshaber West von Rundstedt. Und selbst der braucht Hitlers Genehmigung für den Einsatz der Panzerdivision. Wir müssen die Vorstandhindernisse noch weiter nach vorne ziehen, Max. Die Angloamerikaner machen jetzt Landeübungen auch bei Ebbe. Bei Ebbe? Ja, sieht ganz so aus. Aber wir werden den Weg zum Strand verdammt lang machen. Wie stellen Sie sich das vor? Ich kann die Männer hier doch nicht nur mit Spitzhacke und Schaufel schikanieren. Ich brauche frische Soldaten für den Kampf und keine ausgemergelten Baubataillone. Genau das ist das Problem, Marx. Ihre Männer sind viel zu ausgeruht nach 3 Jahren Strandurlaub. Schauen Sie mal den Dr. Speidel an, der war an der Ostfront. Hat die Kesselschaft von Cherkassy mitgemacht und beklagt er sich. General Marx vom 84. Armeekorps hat die Invasion genauer als jeder andere vorhergesehen. Schon im Februar 1944, so hat es der Generalfeldmarschall erzählt, ist Marx, der in Russland ein Bein verloren hatte, in seiner Gegenwart an den Kartentisch gehumpelt und hat mit seiner Hand ohne Vertun auf die Normandie geklopft. Hier, so befand er geradezu hellseherisch, würde die Invasion erfolgen. Gehört hat keiner auf ihn. Nicht Rommel, der die Invasion zu diesem Zeitpunkt noch am Pas-de-Calais erwartete, und auch kein anderer der hohen Militärs. Ich war auch an der Ostfront, Herr Feldmarschall. Da habe ich mein Bein verloren. Und deswegen sage ich Ihnen jetzt mit allem Respekt, Ihr Programm braucht bis zur Vollendung mindestens 1 Jahr. Wer Ihnen etwas anderes erzählt, redet Ihnen nach dem Mund oder hat keine Ahnung. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich stehe hier auf Befehl des Führers. Und der Befehl lautet, verhindern Sie die Landung der Angloamerikaner. Und davon lasse ich mich von einem Faulpelz und Miesmacher, wie Sie es sind, ganz bestimmt nicht abbringen. Jetzt machen Sie sich endlich an die Arbeit. Zu Befehl. Marx fand Rommel einen Choleriker, der oftmals explodiert und behauptet, die Kommandeure hätten mächtig Dampf vor ihm. Der Erste, der sich am Morgen vor ihm zu produzieren habe, würde grundsätzlich gefrühstückt. Die Folgen hätten es dann leichter, aber sie müssten Leistungen vorzeigen können. Ach, mein Gott, das war jetzt vielleicht ein bisschen grob, aber sonst passiert hier nichts. Glauben Sie es mir. Marx! Warten Sie mal! Er weiß ganz genau, dass der Marx recht hat. Dafür, dass hier vor 2 Monaten noch nichts war, haben Ihre Männer fleißig geschafft. Es tut mir leid. Wie war Rommel unter Ihnen Kameraden angesehen? Er wertete den Menschen nur nach seinen Leistungen und bemühte sich weder um die Gunst seiner Vorgesetzten noch seiner Untergebenen. Tatsächlich war Rommel bei den Soldaten, die ihn täglich erlebten, nicht übermäßig beliebt. Manche Offiziere empfanden es sogar als Strafe, in Rommels Stab versetzt zu werden. Wer Rommel allerdings auf dem Schlachtfeld begegnete, der war beeindruckt von ihm, von seinem Fluidum. Vor allem, weil die Soldaten ihn tagtäglich dort antrafen, wo sie ihr Leben riskierten. In vorderster Front. Nein, sein Herz gehörte trotz der Härte seines Wesens immer der Truppe. Auch wenn er bei aller Fürsorge Jegliche Mittel verachtete, sich beliebt zu machen. Die Zeit eines Seidlitz oder Zieten ist wiedergekommen. Wie diese Reiterführer der föderizianischen Armee müssen wir den heutigen Krieg vom Kavalleriestandpunkt aus denken. Panzereinheiten wie Schwadronen führen. Befehle im fahrenden Panzer wie früher aus dem Sattel geben. Tatsächlich kam es nicht selten vor, dass Rommel mitten im Gefecht mit seinem Kübelwagen etwa an einen unter Beschuss stehenden Panzer fuhr, sich aufrichtete und mit einem Schraubschlüssel auf das Turmlok hämmerte. Der Mann da drin wusste dann schon, aha, das ist der Feldmarschall. Der gibt jetzt neue Anweisungen. Goebbels jedenfalls hat zufrieden seinem Tagebuch anvertraut. Rommel selbst ist bei den Truppen sagenhaft beliebt. Er ist fast eine mythische Gestalt. Der Wüstenfuchs, der Sieger von Al-Agaila, der Held von Tobruk und Eroberer Nordafrikas. Generalfeldmarschall Rommel inspiziert im Auftrag des Führers den Atlantikwall. Das sind die Soldaten, die zum Schutz für Europas Freiheit und Kultur bereitstehen. Sie sind mit den modernsten Waffen ausgerüstet. Und das ist der Mann, der sie anführt. Erfahren in vielen Schlachten, erwartet er mit Ruhe und soldatischem Selbstbewusstsein die große Auseinandersetzung. Wenn Rommel an der Westfront steht, kann Deutschland ruhig schlafen. Danke, Feldmarschall, sehr gut. Bleiben Sie oben. Wir kommen hoch zu Ihnen für die Nahaufnahmen. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Hauptsache, die Engländer haben die Hosen voll, wenn Sie mich sehen. Man darf eine Sache nicht übersehen. Diese Bereitschaft Rommels, mit den modernen Massenmedien zusammenzuarbeiten, war für einen höheren Offizier des Heeres damals und ist es auch heute noch etwas durchaus Ungewöhnliches. Generalleutnant Friedrich Paulus wunderte sich nach einem Besuch bei Rommel in Afrika, dass Rommel für die Öffentlichkeit stets Kriegs- und Bildberichte um sich dulde. Und Panzergeneral Heinz Guderian wollte unter gar keinen Umständen eine Propaganda à la Rommel mit seiner Person getrieben wissen. Für den Propagandaminister war so ein General natürlich ein willkommenes Geschenk. Nachdem selbst die ausländische Presse wohlwollend über den Feindgeneral schrieb, 1942 zierte er gar das Cover des Time-Magazins. Und die britischen Soldaten in Nordafrika sprachen in Folge nicht mehr von den Jerrys. Der deutsche Gegner hieß jetzt pauschal nur noch Rommel. Sie sind von der Ostfront nach Frankreich beordert worden. Cherkassy. Direkt aus dem Kessel von Korsune. In der Nacht vom 17. auf den 18. Februar hatte sich auch die letzte Division bis in die deutschen Linien zurückgekämpft. Die Haltung der Truppe im Kessel war trotz Feinddruck und Wechsel von Frost und Schlammwüstenei gut. Zum ersten Mal aber wurden von dem Nationalkomitee Freies Deutschland Versuche unternommen, uns eingeschlossene Kommandeure zur Übergabe aufzufordern. Ein Brief stammte von General von Seydlitz, Erbe jenes großen friderizianischen Feldherrn. Hitler war darüber so aufgebracht, dass er durch den Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd befehlen ließ. Von Seydlitz übermittelte Aufforderung ist als gefälschte Propaganda anzusehen. Von Russen mit Briefen zurückgeschickte deutsche Kriegsgefangene festnehmen. Ich brauche Ihre Unterstützung, Herr Feldmarschall. Einige hohe deutsche Offiziere, die bei Stalingrad von Russen gefangen genommen wurden, haben Briefe an unsere Truppenführer geschickt. Sie haben sie aufgefordert, die Kämpfe einzustellen. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Die sind doch von Stalin persönlich diktiert worden. Leider nein. Es liegen eindeutige Beweise vor, dass die Briefe keine Fälschungen sind. Haben Sie etwa auch einen bekommen? Nein. Und wenn ich ihn bekommen hätte, hätte ich ihn zerrissen. Mit der zunehmenden Härte des Krieges kommt es jetzt darauf an, dem Führer die Sicherheit zu geben, dass dieser Verrat eine bedauerliche Einzelerscheinung ist, dass ihm die Feldmarschälle treu ergeben sind. Rudolf Schmund, Chefadjutant der Wehrmacht im Führerhauptquartier, war Zeit seines Lebens, er starb beim Attentat auf Hitler, ein wichtiger Freund und Förderer Rommels und sein direkter Draht zum Führer. Anliger, gib es dir her. Wir haben uns noch nicht gesehen. Daniel, versuch in den Wald da zu kommen. Sie drehen ein, Sie haben uns entdeckt. Vielleicht sollten Sie sich lieber hinsetzen, Herr Feldmarschall. Daniel, gib Gas. Los, schneller. Da sehen Sie, was unser Problem hier im Westen ist. Nicht ein einziger deutscher Jäger in Sicht. Und die Anglo-Amerikaner jagen uns wie die Hasen. Anhalten! Da rein, los, hier lang, da rein! Das bleibt, den erwischst du nicht. Da rein, da kommt schnell! Herrgott, Sack! So eine Scheiße! Alles in Ordnung? Die Luftüberlegenheit der Briten hatte bedrohliche Ausmaße angenommen. Hm. Wie schon zuvor in Afrika hatte Göring Rommel vollmundige Versprechungen über eine großartige Luftwaffenunterstützung gemacht und Hitler hatte von 1000 Strahlbombern fantasiert. Allein am Himmel war davon nichts zu sehen. Rommel und Göring. Als Rommel einmal im Führerhauptquartier schilderte, wie britische Jagdbomber mit amerikanischen 4-Zentimeter-Granaten deutsche Panzer abgeschossen haben, behauptete Göring, das sei völlig unmöglich. Die Amerikaner können bloß Rasierklingen fabrizieren. Das konnte Rommel nicht auf sich sitzen lassen. Herr Reichsmarschall, ich wollte, wir hätten solche Rasierklingen. Aber damit nicht genug. Er machte auch dem Führer große Vorwürfe. Wenn Sie glauben, dass wir den Krieg so gewinnen können, dann werden Sie sich täuschen. Wenn Sie so weitermachen, mein Führer, dann werden Sie eines Tages kapitulieren müssen. Hitler antwortete ihm mit einem bösen Lachen. Dasselbe haben mir auch schon verschiedene Ostgenerale gesagt. Die meisten von ihnen leben nicht mehr. Und die anderen sind degradiert. Achtung, zum Aufruf für 50 Generale. Nicht nur General der Artillerie und Seydlitz, ehemaliger kommandierender General des 51. Armeekorps bei Stalingrad, Präsident des Bundesdeutschen Offiziere, Vizepräsident des Nationalkomitees Freies Deutschland. Dass 50 Generale aus der Kriegsgefangenschaft heraus ihr eigenes Volk, ihre eigene Wehrmacht aufrufen, den Krieg einzustellen, die Waffen gegen die eigene Regierung zu wenden, ist sicherlich ein bisher einmaliger Vorgang in der Geschichte der Völker. Dieser sogenannte Bund deutscher Offiziere unter der Führung des Stalingrad-Generals Walter von Seydlitz-Kurzbach hatte 1943 begonnen, unter sowjetischer Regie Flugblätter über den deutschen Stellungen an der Ostfront abzuwerfen, in denen die Soldaten zum Überlaufen aufgefordert wurden. Als der Bund dann auch noch begann, sich in persönlichen Briefen direkt an führende Offiziere der Wehrmacht zu wenden, wollte Propagandaminister Goebbels umgehend diesen Spuk bannen. Dazu hatte er sich eine ganz besondere Inszenierung einfallen lassen. In der großen Halle des Berghofs nahmen die militärischen Spitzen des Reichs Aufstellung in einer Reihe. Am Kopfende als dienstältester Feldmarschall Gerd von Rundstedt. Hitler erschien und Rundstedt begann das von Goebbels formulierte und von allen unterschriebene Gelöbnis feierlich zu verlesen. Wir bekunden im Namen aller Offiziere und Soldaten des Heeres die innerste Verbundenheit und die nie wankende Treue zum Führer und zum Nationalsozialismus. In diesem Sinne versprechen wir alles dafür zu tun, dass jeder Soldat des Heeres ein umso fanatischerer Kämpfer für die nationalsozialistische Zukunft unseres Volkes wird. Berchtesgaden, den 15. März 1944. Rommel wollte diese Gelegenheit nutzen, um gegen seinen direkten Vorgesetzten, den Oberbefehlshaber West von Rundstedt, mehr operative Befehlsgewalt zu erlangen. Diese Aufnahmen wurden vor 2 Wochen an der Küste südlich von Plymouth gemacht. Der Feind scheint eine groß angelegte Landeoperation vorzubereiten. Auch wissen wir, dass sie große Kräfte an der Kanalküste sammeln. Eine Größenordnung von mindestens 50 Divisionen. Es ist also nur noch eine Frage von Wochen, bis sie kommen werden. Wenn sie denn kommen. Der Feind hat schließlich schon des Öfteren Luftlandeübungen durchgeführt. Das ist selbstverständlich, dass der Angloamerikaner im Westen landen wird und muss. Ich fiebere dieser Landung gerade so entgegen. Koh Tanta, die Halbinsel mit der Hafenstadt Cherbourg an seiner Spitze. Und die Bretagne standen im Zentrum unserer strategischen Überlegungen. Was glauben Sie? Wo wird es versuchen? Sie werden es wahrscheinlich hier versuchen, bei Calais oder in der Normandie. Die beiden Halbinseln bieten jeweils hervorragende Möglichkeiten zur Ausbildung eines Brückenkopfes. Und wie wird der Feind vorgehen bei der Invasion? Zuerst wird es schwere Bombenangriffe auf unsere Stellung geben. Dann werden in breiter Front von See her Sturmboote und gepanzerte Landungsfahrzeuge landen unter dem Feuerschutz ihrer Schiffsartillerie und von Jagdbomben. Gleichzeitig werden sie im Hinterland Luftlandetruppen absetzen. Und was gedenken Sie dagegen zu unternehmen? Der Feind muss schon beim Versuch der Landung vernichtet werden. Die Hauptkampflinie ist der Strand. Das ist Gerede, Herr Rommel. Wie wollen Sie eine über 2000 Kilometer lange Küstenlinie verteidigen? Dazu fehlen uns alle Kräfte. Doch wenn wir jede verfügbare Panzerdivision an die Küste verlegen. Ich darf Ihnen das einmal hier zeigen. So wird es in spätestens 3 Monaten überall am Atlantikwall aussehen. Vorstandhindernisse erschweren das Anlanden feindlicher Landungsboote. Unsere Küstenbatterien nehmen sie bereits in der ersten Landephase unter Beschuss. Und wo die nicht vorhanden sind, übernimmt diese Aufgabe unsere starke Panzerwaffe. Wenn es dem Feind nur an einer einzigen Stelle gelingt, die Verteidigungslinie des Herrn Feldmarschall zu durchbrechen, ist ihm das Reich schutzlos ausgeliefert. Dann wird der Anglo-Amerikaner bis Berlin durchmarschieren und wir können mit unseren Panzern nur noch hinterherfahren. Unsere Panzer werden den Feind an jedem nur denkbaren Landeplatz innerhalb von 48 Stunden erfasst und vernichtet haben. Bevor Ihre Panzer da auftauchen, Herr Geier von Schweppenburg, wird die feindliche Luftwaffe Sie in Klump und Asche gebombt haben. Mein Führer, ich bitte Sie, die Panzergruppe meinem Kommando zu unterstellen. Nur so können wir die drohende Invasion des Feindes verhindern. Damit setzen wir alles auf eine Karte. Wir hätten überhaupt keine strategischen Reserven mehr. Als Oberkommandierender Westen kann ich das nicht verantworten. Aber Sie haben 3 Jahre lang den unzureichenden Ausbau des Atlantikfalls verantwortet, Herr von Rundstedt. Wenn Herr Rommel in kürzester Zeit mustergültige Arbeit geleistet hat. Eine Invasion muss unter allen Umständen verhindert werden. Denn das eine ist so gut wie sicher. Nach einer einmal gescheiterten Landung wird es der Feind auf keinen Fall ein zweites Mal versuchen. Dann haben wir endlich auch die Kräfte frei, die wir im Osten zu dringen brauchen. Das sind 45 Divisionen. Von Ihnen, Ihren Soldaten, hängt der Ausgang des Krieges ab. Und damit das Schicksal des Reiches und der ganzen Nation. Ist Ihnen das bewusst, Herr Generalfeldmarschall? Jawohl, mein Führer. Schreiben Sie. Tagesbericht vom 21. März 1944. Befriedigt über das Erreichte. Der Führer hat sich meiner Auffassung der Verteidigung der Küste restlos angeschlossen und auch eine Änderung der Befehlsverhältnisse zugesagt. Anschließend hat der Generalfeldmarschall die Gelegenheit benutzt zu einer Kurzvisite bei sich zu Hause. Die Rommels waren erst seit kurzem in unsere schwäbische Heimat zurückübersiedelt. Wenn man auch in der heutigen, so schweren Zeit den Sinn des Neueinrichtens nicht recht einsieht, so muss man doch froh und dankbar sein, dass man eine so schöne neue Bleibe gefunden hat. Wegen der andauernden Bombenangriffe auf Wien hatte er seine Familie im Sommer 1943 gedrängt, endlich nach Württemberg zu übersiedeln. Darum hatte er sich persönlich an den Oberbürgermeister von Stuttgart, Karl Strölin, gewandt, mit der Bitte, ihm bei der Suche nach einer Unterkunft für seine Frau und seinen Sohn behilflich zu sein. In Herlingen bei Ulm fanden sie schließlich ein geeignetes Anwesen. Ursprünglich ein Kinderheim der jüdischen Gemeinde. Später wurde das großzügige Haus als jüdisches Altersheim genutzt, bis 1942 auch die letzten Juden von dort in den Tod deportiert wurden. Ich kann verstehen, dass dieses Thema uns immer in die Position versetzt, wie ein Richter, Ankläger oder Verteidiger in einem Gerichtsverfahren zu argumentieren, um festzustellen, inwieweit, wann und wie lange Personen mit dem Dritten Reich übereinstimmten. Aber es geht mir hier nicht um Schuldspruch oder Freispruch, sondern um Ursache und Wirkung, um bleibende kollektive Erfahrungen. Ist der Mensch heute klüger? Ist sein inneres moralisches Bedürfnis stärker? Was hätte ein Mensch von heute getan, wenn er der Generation von gestern angehört hätte? Sicher haben die höchsten Führer im Kriege nicht immer den Gehorsam gegenüber Gott und dem Gewissen und den Gehorsam gegenüber Menschen unterscheiden können. Diese Unsicherheit bleibt aber nicht auf Deutschland beschränkt. Draußen ist Frühling. Blühende Bäume und Wiesen, Sonne. Die Welt könnte so schön sein für alle Menschen. Es gäbe so unendlich viel Gelegenheit, sie zufrieden und glücklich zu machen. War Rommel ein treusorgender Vater und Ehemann? Unbedingt. Natürlich brachte es der Krieg mit sich, dass er nur wenig Zeit zu Hause verbringen konnte. Aber es verging kaum ein Tag, an dem er nicht seiner Frau oder seinem Sohn geschrieben hat. Lieber Manfred, bald liegt die Schule hinter dir. Sei dir des Ernstes der Lage bewusst und lerne für die Schule, so viel du kannst. Du lernst für dich. Es kann sein, dass du, lieber Manfred, sehr bald auf eigenen Füßen stehen musst. Die Zeiten können für uns alle sehr, sehr schwer werden. Liebste Lou, ich möchte dich bitten, mir ein englisch-deutsches Taschenwörterbuch mit der Kurierpost zu übersenden. Ich werde es bald gut brauchen können. Lieber Manfred, besonders gefreut habe ich mich darüber, dass du dich als frisch gebackener Luftwaffenhelfer so gut eingewöhnt hast. Es ist nicht so leicht für ein Einzelkind, sein Zuhause zu verlassen. Bei unserer nächsten Begegnung musst du unbedingt genau berichten. Hier gibt es noch unendlich viel zu tun, ehe ich auch nur behaupten kann, wir seien präpariert für die Schlacht. Die Leute werden nachlässig und selbstzufrieden in ruhigen Zeiten. Doch bald wird sie der Schlachtlärm wecken. Ich versuche hier alles für die kommenden harten Zeiten vorzubereiten. Deshalb bin ich viel unterwegs und wirble, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Menge Staub auf. Alles Gute für dich und herzliche Grüße, dein Vater. Kannst du nicht wenigstens noch auf Manfred warten? Er wollte nach dem Dienst sofort kommen. Er wird enttäuscht sein, wenn er dich nicht mehr sieht. Grüß ihn bitte. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis der Feind kommt. Vielleicht noch 6 Wochen. Ist noch verdammt viel zu tun. Du wirst es schaffen. Ich muss es schaffen. Der Führer erwartet von mir nichts weniger als die Verteidigung des Reiches. Ich bin froh, dass er dir wieder vertraut. Ja. Karl Strölin hat sich im August 1943 in einer Denkschrift an das Reichsministerium des Innern gewandt und einen grundlegenden innen- und außenpolitischen Kurswechsel gefordert. Er wollte die Wiederherstellung des Rechtsstaates erreichen, darüber hinaus die Ausschaltung des Einflusses der Partei auf die Verwaltung, die Einstellung der Verfolgung von Kirche und Religion, die völlige Abkehr von der unmenschlichen Behandlung der jüdischen Einwohner, die Überprüfung der Zustände in KZs sowie die Änderung der verhängnisvollen Politik in den besetzten Gebieten. Und doch war der Oberbürgermeister Zeit seines Lebens ein bekennender Nationalsozialist. Anstandslos setzt Strölin die antisemitische Politik Hitlers gegen die jüdischen Bürger seiner Stadt um. Die ersten 1000 Juden werden dann Anfang Dezember 1941 aus Stuttgart nach Riga in Lettland deportiert. Ende April 1942 folgte ein zweiter Transport nach Izbica bei Lublin im besetzten Polen. Doch als er erfährt, was mit den deportierten Juden wirklich geschieht, dass sie nach kurzem Aufenthalt in Izbica in den Gaskammern des Lagers Belzec ermordet wurden, beginnt seine Opposition. Das ist auch eine deutsche Biografie. Die Ausgrenzung, Entrechtung und Vertreibung der Juden hat er mitgetragen. Den staatlich organisierten Massenmord jedoch lehnte er entschieden ab. War es nicht vielmehr das Debakel vor Moskau im Winter 1941? Und dass Strölin ahnte, dass Hitlers Krieg nicht mehr zu gewinnen war? Und wenn? Karl Strölin jedenfalls war der Erste, der mit Rommel Fühlung aufnahm, um ihn von der Notwendigkeit eines Regimewechsels zu überzeugen. Seine Denkschrift gelangte über Lucy Rommel im Dezember 1943 an den Generalfeldmarschall und bei einem gemeinsamen Essen im Februar 1944 sprach Strölin ganz offen auch die Gaskammern im Osten an. Moment. Einer der ranghöchsten Wehrmachtsgeneräle hat bis zum Februar 1944 nichts von der Vergasung von Juden gehört? Gehört vielleicht schon, aber geglaubt und begriffen mit Sicherheit nicht. Gerechtigkeit. Unentbehrliche Grundlage des Staates. Oben leider nicht sauber. Abschlachtungen. Große Schuld. Herr Speidel, Sie sind schon früh mit Widerstandskreisen in Kontakt gekommen. In meiner ersten Frankreich-Phase, 41, 42. Ja, hier hat sich einiges verändert, Hans. Die Pariser Juden sind inzwischen fast alle in den Osten gebracht worden. Aber aus Drancy gehen immer noch Transporte ab. Mit Heil Hitler. Mittlerweile macht die SS sogar Jagd auf jüdische Kinder, die von der Bevölkerung hier in Kinderheimen versteckt wurden. Mein Schwager, Dr. Max Horst, diente in General Stülpnagels Stab in Paris. Der Militärbefehlshaber Frankreich residierte im berühmten Hotel Majestic, das der Sitz der Militärverwaltung war. Das ist die neueste Idee der hiesigen SS. Seit der Feind die Pariser Verschiebebahnhöfe angreift, springen bei den Bombardements immer wieder die Türen der Waggons auf. Einige Juden konnten fliehen und um das zu verhindern, lassen sie jetzt nackt transportieren. Ja, bitte! Das ist Oberstleutnant Hofacker. Er ist ein Vetter des Grafen Stauffenberg. Herr General, freut mich. Berlin will endlich handeln. Deshalb hat man mich gebeten, Sie ins Vertrauen zu ziehen. Es geht um Rommel. Rommel? Halten Sie es für möglich, ihn für die Umsturzpläne zu gewinnen? Er tut alles für einen Erfolg hier im Westen. Er will die Invasion unbedingt verhindern. Überzeugen Sie ihn. Wenn wir Rommel haben, haben wir auch die Unterstützung der Front. Und die des Volkes. Vergiss nicht, er ist der populärste General im Reich. Es ist ein verdammt weiter Weg. Vom Günstling des Führers zur Galionsfigur des Umsturzes. Aber der einzige, den wir sehen. Ich muss ihn treffen. Möglichst so, dass die Gestapo davon keinen Wind kriegt. Können Sie das einrichten? Nur der Vollständigkeit halber. Stülpnagel war ein erklärter Antisemit und hatte sich als Befehlshaber in der Ukraine verschiedentlich in der Duldung von Übergriffen auf die jüdische Bevölkerung schuldig gemacht. Das ist eine Lüge. Diejenigen, die diese Lüge in die Welt gesetzt haben, erblicken ihre Aufgabe vornehmlich darin, den vermeintlichen Antisemitismus und Antidemokratismus der militärischen Anti-Hitler-Fronde aufzudecken und überhaupt das Andenken der Wehrmacht zu diskreditieren. Diese pauschalisierende Deduktion ohne gesicherte Quellenabstützung und ohne Berücksichtigung der Zeitumstände, nämlich auch dem roten Totalitarismus, ersetzen hier eine objektive Wiedergabe historischer Fakten und ziehen die falschen Schlüsse. Gut, lassen wir das an dieser Stelle auf sich beruhen. Nach Ihrer Ankunft in La Roche-Guyon, was waren Ihre ersten Aufgaben? Ich musste mir erst einmal ein Bild von der Situation am sogenannten Atlantikwall machen. Vom 17. bis 19.04. Besichtigungsfahrten Rommels zusammen mit Oberstleutnant Speidel und Admiral Ruge an der Küste zwischen Somme und Schelde. Insgesamt 3 Wagen. Der dritte gefüllt mit Kriegsberichtern und Ziehharmonikas. Lutz Koch, Ertel, Podewils und Freiherr von Esebeck waren die Berichter, die hauptsächlich und in wechselnder Zahl an den Fahrten teilnahmen. Erstes Ziel war Olt. Treffen mit General Sinnhuber, der das 67. Armeekorps befehligt, und Generalleutnant Seifert, Kommandeur der 348. Infanteriedivision. Auf dem Vorstrand standen eine große Menge von Hindernissen der verschiedensten Art. Nach dem Fiasko von vor 3 Wochen war das sehr erfreulich. Rommel war sehr zufrieden und übergab den arbeitenden Männern 3 Ziehharmonikas. Seine Truppe motivierte Rommel wie schon in Afrika, mit Zuckerbrot und Peitsche. Akkordarbeiter wurden von ihm mit Ziehharmonikas ausgezeichnet. Sogenannte Trittschler, also faule Arbeiter, angebrüllt. Auf Rang oder Dienstalter nahm Rommel ohnehin keine Rücksicht. Mitunter steigerte sich Rommels Aktionismus bis ins Absurde. Etwa wenn er forderte, dass ein Korallenriff von Hindernissen an der gesamten Küstenfront entstehen oder jede Kompanie über ihre eigene Betonfabrik verfügen müsse. Als er beim Mittagstisch in einer okkupierten Villa einmal auf einige besonders auserlesene Stücke Sèvres-Porzellan hingewiesen wurde, fragte er mich abwesend: Speidel, können wir nicht Porzellanminen machen? Liebe Lou, Tag und Nacht zerbreche ich mir den Kopf über die neue Aufgabe. Ich habe gute Hoffnung, dass wir es schaffen werden. Es muss noch viel geschehen. Bei Besichtigung mehrerer Stützpunkte an der flachen Küste weiter über Cayeux nach Saint-Valery-sur-Somme, dann weiter nach Norden zur 344. Infanteriedivision, sowohl zur Landfront wie an die Küste, anschließend zur 49. Idee. Man war hier nicht überall so gut vorangekommen wie weiter südlich. Viel Arbeit und Ärger. Es geht eben nicht alles so, wie man es sich denkt, und dann muss man sich eben durchsetzen. Was immer mit Energieaufwand verbunden ist. Übernachtung in Le Touquet. Am nächsten Morgen ging es zur 331. Idee, die in der zweiten Linie stand. Nach dem Vortrag des Kommandeurs setzte Rommel seine Gedanken kurz auseinander. Eine Stellung ist ideal, wenn unter Kampfbedingungen 24 Stunden lang keine Bewegung erforderlich ist. Weiter an Boulogne vorbei nach Cap Grenet in den Bereich der 47. Infanteriedivision. Hier lagen hauptsächlich Tetraeder auf dem Vorstrand, da das Einspülen der Pfähle zu schwierig war. Hinter Calais sahen wir gute Ansumpfungen. Anschließend kam die 18. Luftwaffendivision dran. Man hatte hier die Bevölkerung zum Teil schon so stark evakuiert, dass Arbeitskräfte fehlten. Die zurückgebliebenen Franzosen fassten gut zu, denn sie wurden jedes Mal verpflegt und sofort bezahlt. Bei Dünkirchen kamen wir gerade zu einem Fliegerangriff auf Stadt und Hafen zurecht. Wir hielten vor der Stadt, um zuzusehen, wie Welle auf Welle unter starkem Flakfeuer herankam. Gar nicht sehr hoch, etwa 3000 bis 4000 Meter. Als eine eng geschlossene Formation von 18 Bombern genau auf uns zukam, tauchten wir in den Straßengraben. General Sinnhuber in einen Haufen Scherben, Speidel und Ruge in die Brennnesseln, Rommel mit scharfem Blick in die einzige Stelle mit weichem und sauberem Gras. Die Bomben fielen weit weg. 19.04. Sammlung um 7 Uhr am Hafen von Breskens. Fähre nach Vlissingen. Kommandeur der 165. Reservedivision meldete unter anderem, dass von 500 Bunkern bisher 283 gebaut seien. Hier hatte auch das Auslegen der Nussknackerminen bereits begonnen. Bei den Marinebatterien waren die Vorstrandhindernisse und die Verminung des Geländes aber nicht recht vorangekommen. Man hat den Eindruck, dass die Führer noch nicht aller Einheiten sich ihrer Verantwortung genug bewusst sind. Man kann nicht oft genug sagen, dass sich im Westen der Krieg entscheidet. Wir konnten in unserem rund 2000 Kilometer langen Verteidigungsabschnitt im Festungsbau selbst nichts anordnen. sondern mussten ausnahmslos den aussichtslosen Instanzenweg beschreiten. Verantwortlich für sämtliche Baumaßnahmen zeichnete die OT, Organisation Todt, eine nach militärischem Vorbild organisierte Arbeitertruppe, die den Namen ihres Führers, Fritz Todt, trug. Die Organisation Todt war überorganisiert und überbesetzt, sodass oft nur um des Bauens willen gebaut und zwingende militärische Erfordernisse vernachlässigt wurden. Reichsminister Speer versuchte zu spät, Abhilfe zu schaffen. Die Reise hat ergeben, dass gegenüber dem Stand vom Januar unerhört viel geleistet worden ist, dass aber bei entsprechendem Einsatz von überlegener Persönlichkeit, gesundem Menschenverstand und etwas Fantasie der Führer aller Einheiten noch viel geschaffen werden muss, um die Verteidigungsbereitschaft zu stärken und die Dichtung der Küste mit Hindernissen vollständig zu machen. Propagandaminister Goebbels notiert an diesem Tag: Rommel hat im Westen mustergültig gewirkt. Er hat eine alte Rechnung mit den Engländern und Amerikanern zu begleichen, glüht innerlich vor Zorn und Hass und hat seine ganze Intelligenz und seine ganze Raffinesse in die Vervollkommnung der dortigen Befestigungsarbeiten hineingelegt. Weder von Hass gegen die Engländer noch von Freude über den bevorstehenden Kampf konnte die Rede sein. Respekt im Angesicht eines überstarken Gegners und Pflichtbewusstsein gegenüber der Erfüllung einer gestellten Herkulesaufgabe treffen da eher zu. Und der Wert Rommels erwies sich für das Regime auch noch auf ganz anderem Feld. Auch in der Heimat wuchs mit Rommels Auftreten die Zuversicht. So vermelden die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes, SD, eine Art Spitzelbilanz, die monatlich zur Information der Führung im Reichssicherheitshauptamt zusammengestellt wurde, die Aussicht, dass in nächster Zeit unbedingt eine entscheidende Wendung im Kriegsgeschehen zu unseren Gunsten eintreten müsse, lässt die meisten Volksgenossen einer Invasion mit großen Hoffnungen entgegensehen. Man spricht von ihr als von der letzten Gelegenheit, das Blatt zu wenden. Eine Angst vor der Invasion ist kaum festzustellen. Hitlers Erwartungen in seinen Bauern, den er auf dem Schachbrett der Propaganda nach Frankreich geschoben hatte, schienen also aufzugehen. Der an Gehorsam und Disziplin ausgerichtete Soldat lässt sich nicht so einfach belehren, gegen das zu kämpfen, wofür er bislang gekämpft hat. Auch die militärischen Führer waren wie die Persönlichkeiten auf allen anderen öffentlichen Gebieten Kinder ihrer Zeit, die nicht alles sahen, was sie später erkennen mussten. Die traditionellen Tugenden des Heeres wurden in zunehmendem Maße geschickt und skrupellos missbraucht. Wenn wir uns ein ganzes Jahr durch unseren Fleiß und durch unsere Tapferkeit zum Werke des Führers bekennen, dann wollen wir uns an seinem Geburtstag einmal auch in Worten, die aus der Tiefe unserer Herzen kommen, zu seiner Person bekennen dürfen. Wünschen wollen wir ihm Gesundheit und Kraft, und vor allem eine gesegnete Hand. Wissen soll er zu jeder Stunde, dass er sich auf sein Volk verlassen kann. Auch in diesem Kampfe, auf Leben und Tod, ist und bleibt er uns das, was er uns immer war. Unser Hitler. 20.04. Der Tag war Tetraedern, Nussknackerminen, den Verpfählungen, der Verlegung von Divisionen und Erledigung von viel Papier gewidmet. Der Abend einer Abschiedsfeier für Gause. Am Nachmittag erschien etwas schüchtern der jüngste La Rochefoucauld in seinem netten Matrosenanzug bei uns und erhielt Bonbons, die ihm den Zweck seines Besuches aber auch nicht entlockten. Schließlich stellte sich heraus, dass er lediglich Spättrupp für seine Frau Mama gegangen war, um festzustellen, ob wir greifbar waren. Sie kam mit einem schönen Fliederstrauß und einigen Flaschen wunderbaren Weines für die Abschiedsfeier von Gause, der in seiner ruhig vergnügten und rücksichtsvollen Art auch bei unseren Gastgebern sehr beliebt war. Der Feldmarschall hielt eine längere Rede auf seinen bisherigen Chef des Stabes, eingeleitet von kurzen, ernsten Worten anlässlich des Geburtstages von Hitler. Er ließ dann gemeinschaftliche Erlebnisse in Afrika und Frankreich an uns vorüberziehen. Sehr bildhaft. An manchen Stellen recht bitter. Aber nun zum inoffiziellen Teil. Kameraden, bitte erhebt eure Gläser. Hiermit ernennen wir dich, lieber Gause, zum Tetrarchen der Tetragoner, beritten auf einem Roll- oder Hembock, mit der Erlaubnis, zwei gesträubte Tschechenigel am dunkelblauen Anzumpfungsbande tragen zu dürfen. Von da an war es mit dem Ernst vorbei, bis wir uns um 2 Uhr trennten, was für diesen Stab eine durchaus ungewohnte Stunde war. 21.04. Nach zeitigem Frühstück in gedämpfter Stimmung Gauses Abreise um 7.30 Uhr. Im Festungspionierpark Präsentation verschiedener neuer Erzeugnisse der Heuerschen Fabrik. Neuartige Nussknackerminen scheinen gut. Später am Himmel lange Kondensstreifen, Fliegeralarm, ohne dass sich aber etwas Besonderes ereignete. Man muss sich immer wieder klarmachen, welche Gefahr für uns und welchen Vorteil für den Gegner die laufende lückenlose Überwachung des gesamten für die Abwehr der Invasion in Frage kommenden Raumes bedeutet. Armeeoberkommando 15 beklagte sich über Mangel an Beton, Stacheldraht und Brennstoff. Der General der Artillerie wehrte sich dagegen, dass er Zugmaschinen für die Arbeiten an den Hindernissen abgeben sollte. Allzu eifrige Krieger, die Pfähle für ihre Hindernisse suchten, mussten abgestoppt werden, als sie begannen, Bäume umzuschlagen, unter deren Tarnschutz Sonderbauten lagen. Verantwortung zu haben ist wohl schön, aber vor der Geschichte kann man nur bestehen, wenn einem der Erfolg beschieden ist. Es ist keine Kunst, Feldherr in einem reichen Land zu sein, das viel Kriegsmaterial besitzt. Ich aber muss mich beschränken und mit kleinen Mitteln den Feind zu schlagen suchen. Und er muss geschlagen werden, wenn der Bolschewismus nicht triumphieren soll. Aber auch wenn wir Engländer und Amerikaner besiegt haben, wird der Krieg mit Russland, das über solch ungeheure Hilfsquellen und Menschen verfügt, nicht aus sein. Vielleicht findet sich dann doch ein geeintes Europa gegen diesen Feind zusammen. 22.04. In der Abenddämmerung sichtete einer unserer wenigen Aufklärer 5 Kilometer östlich Dover einen feindlichen Schiffsverband aus 13 Landungs- und etwa gleich vielen Sicherungsfahrzeugen. Anscheinend handelte es sich um eine Landungsübung des Gegners. 23.04. ruhiger Tag, Besichtigungen. 24.04. Besichtigungen. 25.04. Besichtigungen. Generalfeldmarschall Rommel bei einer Lagebesprechung im Westen. Wir müssen jetzt modern denken. Die Kommandeure müssen mit der Technik mitgehen. Was können wir machen? Wir müssen das Gelände so gestalten, dass der Gegner schon bei der Landung Schiffbruch erleidet. Denn Artillerie ist nur ein grobes Verfahren, um reinzuhauen. Die deutsche Wehrmacht ist an dieser Küste auf einen Landungsversuch des Feindes vorbereitet. Gleich wo oder wann er kommen mag. Generalfeldmarschall Rommel besichtigt einen Stützpunkt nach dem anderen. Der Gegner hat es verflucht schwer, aus dem Wasser herauszukommen. Es kommt dann der Augenblick, wo er versucht, vom Rücken anzugreifen. Überfahrt auf einem Vorpostenboot. Wir müssen beim Angreifer mit den modernsten Mitteln rechnen. Beispiel Luftlandung bei Nacht und trotzdem gewinnen. Wie ein raffinierter Jäger müssen wir auf das Wild warten, das aus der Luft kommt. Keinen Gegenstoß ohne Artillerieunterstützung. Sonst gibt es große Verluste. Machen Sie die Herren wendig für modernen Kampf gegen Luftlande und Panzertruppen. Ankunft auf einem Fliegerhaus. Für die Arbeiten spannen wir die Landeseinwohner gegen sofortige Bezahlung ein. Wir müssen unsere Würde als General persönlich einschalten. Neben dem Generalfeldmarschall Eichenlaubträger Oberstleutnant Priller. Erfahrung mit Feldstellungen zeigt, dass feindliche Bombenteppiche sie zerschlagen. Unterstände sind wertlos. Die Männer des Pik-Ass-Geschwaders sind angetreten. Der Regimentskommandeur muss im Gelände sein. Ihr müsst euch Heuschreckenschwärme vorstellen, die beim Mondschein einfallen. Bei einer Panzereinheit. Die Truppe soll aus den Ortschaften heraus. Am besten ist es, die Menschen weit verteilt in Panzerdeckungslöcher unterzubringen. Die Besatzungen vor ihren Fahrzeugen. Nicht an der Peripherie eingraben, sondern weit verteilt in den Feldern. Keine Zwangsrekrutierung, nur indirekt wirken. Auf dem Wege zur Arbeit singen lassen. Überzeugend beibringen, dass die Arbeiten für die eigene Sicherheit notwendig sind. Ein Schlag aus der Feldküche. Draht ist knapp, wir nehmen ihn aus dem Lande, von Zäunen und so weiter. Wir setzen ihn später durch den, der rankommt. Springender Punkt ist, dass alles sofort bezahlt wird. 26.04. Hochdruckwetter mit Sonne und kühlem Nordostwind. Ein Aufklärer meldete viele Schiffe auf Spithead-Rede, also außerhalb Southampton und Portsmouth. Anfang der Invasion? Unsere Aufklärung dringt leider nicht oft bis zu den feindlichen Aufmarschräumen vor. Und man ist daher vor Überraschungen nicht sicher. Rommel, der zu seinem Kummer an Gewicht zunimmt, hat angefangen zu reiten. Man hat ihm einen Schimmel besorgt. Ein schönes Tier, aber ohne Temperament. Der ist so langweilig, dass ich ganz kribbelig werde. Langweilige Menschen mag ich auch nicht. Das werden Sie schon gemerkt haben. 27.04. Es herrscht wieder sehr schönes Wetter. Die Engländer nutzen das aus, um erstmalig die Vorstrandhindernisse aus der Luft anzugreifen. Und zwar beiderseits Boulogne. Liebe Lou, es scheint, als würden uns die Briten und Amerikaner den Gefallen tun, noch ein bisschen fern zu bleiben. Das ist von großem Wert für unsere Küstenabwehr, die nun mit jedem Tag stärker wird. Allerdings nur am Boden, Für die Luftabwehr gilt das nicht. Aber auch das wird sich irgendwann wieder zu unseren Gunsten ändern. War gestern wieder reiten, dafür spüre ich heute schmerzhaft meine Knochen. Ich erwarte Guderian für diesen Nachmittag. General Guderian kommt direkt aus dem Führerhauptquartier, Rommel. Er soll in der Panzerfrage entscheiden. Seit wann entscheidet das nicht mehr der Führer? Der Führer hat mich gebeten, hier die Panzertruppen zu inspizieren und eine Empfehlung abzugeben. Bin ich mal gespannt, was Sie mir dazu erzählen haben, Herr Generalfeldmarschall. Um 17 Uhr kam General Geier von Schweppenburg zu einer Besprechung zu Speidel. Um 18 Uhr Guderian. Und es wurde bei Rommel weiterverhandelt. Thema: grundsätzliche Fragen der Kampfführung, insbesondere Verwendung der Panzerdivision. Da sollte Ihre zweite Panzerdivision stehen, Herr Geier. Tatsächlich steht sie immer noch hier. Der Gegner ist längst in der Lage, innerhalb kürzester Zeit drei Luftlandedivisionen mit einer großen Anzahl Panzerabwehrkanonen abzusetzen. Geier nahm drei Panzermodelle, die auf der Stabskarte standen, und baute sie an der Küste auf. Dann nahm er drei kleine Miniaturkanonen und stellte sie in deren Rücken. Und gerade deshalb nützt uns die Panzerwaffe überhaupt nichts, wenn sie an der Küste steht und der Feind in ihrem Rücken landet. Der Feind wird ihren Panzern den Weg zur Küste verriegeln und in aller Ruhe seinen Brückenkopf hier einrichten. Und wie wollen Sie unsere Panzer vor der feindlichen Schiffsartillerie schützen? Ich lasse sie eingraben. Eingraben? Ja. Ich dachte immer, die Stärke der Panzerwaffe liegt in Verbindung aus Panzerung, Feuerkraft und Bewegung. Beim Frankreich-Feldzug, da konnte sie noch nicht schnell genug gehen. Mit ihrer Gespensterdivision. Der Führer kennt meine Pläne und hat dem vor 4 Wochen auf dem Obersalzberg ausdrücklich zugestimmt. Der Führer hat sich eine Entscheidung ausdrücklich vorbehalten. Und bis dahin bleiben die Panzerdivisionen dem Oberbefehlshaber West unterstellt. Dann können wir das Ganze ja hier beenden. Der Gegensatz zwischen von Rundstedt und Rommel konnte größer nicht sein. Mit der vorgehaltenen Hand nannte der OB West Rommel nur den Bubi. Bringen Sie ihn zur Vernunft, Dr. Speidel. Wer kann den Ansturm der Welt nicht mit einer Handvoll drittrangiger Infanteriedivisionen vereiteln, die sich hinter Panzersperren verschanzen? Ich glaube, der Feldmarschall weiß, was er tut. Glauben Sie. Im Grunde ist er nie was anderes als ein guter Divisionskommandeur gewesen. Rühren! Die Ernüchterung bei Rommel saß tief. So ist es beim Führer. Wer als letztes die Türklinke in der Hand hatte, bekommt recht. Kommen Sie, Speidel, geh mal ein paar Schritte. Bommel hatte endlich eingesehen, dass diese Führung von allen guten Geistern verlassen war. Der Rundschild ist ein müder alter Mann. Er hat längst vor den Zuständen hier kapituliert. Und das Guderian ist ein bedingungsloser Ja-Sager geworden. Ziehen Sie die Konsequenzen. Nehmen Sie die Sache selbst in die Hand. Was meinen Sie? Fordern Sie hier im Westen den Oberbefehl ein. Stellen Sie Hitler ein Ultimatum. Er braucht Sie. Sie sind der beliebteste Soldat im Reich. Sie wollen, dass ich dem Führer die Pistole auf die Brust setze? Wenn Sie die Invasion verhindern wollen? Sie kennen den Führer nicht. Damit erreichen Sie gar nichts. Nur das Gegenteil. Wenn Sie hier abtreten, dann wird auch das Volk begreifen, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Das weiß auch der Führer. Seien Sie still, Speidel. Ich will Sie noch eine Weile als Stabschef behalten. Hier rüber! Es ist großzügig, dass Sie die Familie hier weiter wohnen lassen. Sie meinen wohl leichtsinnig. Keine Sorge, Speidel, die französischen Aristokraten fürchten die Bolschewisten noch mehr als unser Heim. Der Graf ist ein glühender Verehrer des Führers. Der junge Mann da unten, das ist sein Sohn. So alt wie unser Manfred. Unser Sohn ist jetzt Luftwaffenhelfer in Ulm. Neulich hatte er die Idee, er wolle zur Waffen-SS. Das habe ich ihm verboten. Jetzt wundern Sie sich sicher, aber wissen Sie, ich habe da furchtbare Geschichten gehört. Von Massenerschießungen und Abschlachtungen der jüdischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Sie waren an der Ostfront. Können Sie das bestätigen? Das passiert auch in Frankreich. Über die Pariser Bahnhöfe werden immer noch Juden deportiert. Die SS lässt jetzt sogar im ganzen Land in Kinderheimen nach versteckten jüdischen Kindern suchen. Woher wissen Sie das? Es gibt in der Militärverwaltung in Paris einige, die das nicht hinnehmen wollen. Generaloberst Beck hatte in einer Schrift schon den geplanten Umsturz skizziert. In brennender Sorge um die Zukunft Deutschlands wollte er Klarheit von den Alliierten. Inwieweit es überhaupt noch eine Chance gäbe, nach einem geglückten Umsturz zu einem Separatfrieden mit den westlichen Mächten zu kommen. Die Angst vor dem Kommunismus und der Rache der Sowjets saß tief. Beck wollte Hitler verhaften lassen und den Alliierten die Westfront öffnen, um den Kampf im Osten gegen Russland fortsetzen zu können. Meine erste Abgrenzung politischer Gedanken mit Rommel ergab völlige Übereinstimmung. Und im Mai 1944 konnte ich ein Treffen von Rommel mit General von Stülpnagel arrangieren. Der Anlass war unverdächtig gewählt, Man traf sich zur Taufe des Sohnes von Oberst Karl Richard Kossmann in dessen Landhaus in Marais-Marly vor den Toren von Paris. Kossmann gehörte auch zu unserem Pariser Kreis. Na, Bürschle, an Blitz und Donner wirst du dich schon gewöhnen müssen als Soldat. Unser Manfred hat auch immer so geschrien, wenn er aufs Foto sollte. Also, Stülpnagel, der Speidel hat mich doch nicht hierher gelockt, damit ich schreiende Säuglinge beruhige, oder? Nein, Herr Feldmarschall. Nach der Feierlichkeit konnten die beiden Paten Rommel und Stülpnagel bei einem Spaziergang ein ausgiebiges Gespräch unter vier Augen führen. Im äußersten Notfall muss man Hitler eben zwingen einzulenken, wenn er es nicht von selbst tut. Was soll das heißen, zwingen? Ihn verhaften. Vor ein ordentliches Gericht stellen, ihn für die Verbrechen aburteilen, die er im Namen des deutschen Volkes begangen hat. Herr von Stülpnagel, was Sie mir da vorschlagen, ist ein Militärputsch. Glauben Sie wirklich, Sie finden auch nur einen führenden General, der dazu bereit ist? Im Reich hat sich ein Kreis hervorragender Männer gebildet, die zur Verfügung stehen. Es hat auch in der Vergangenheit schon Planungen für einen Umsturz gegeben. Einige waren sogar bereit, ihr Leben dafür einzusetzen, um Deutschland von Hitler zu befreien. Ihr Leben einzusetzen? Sie meinen ein Attentat? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Wissen Sie da alle Bescheid? Die Einzelheiten kennt natürlich nur Berlin. Was Sie von mir verlangen, ist Hochverrat. Hitler hat Deutschland schon längst verraten, Herr Feldmarschall. Wenn wir hier im Westen nicht schleunigst zu einem Separatfrieden mit den Briten und Amerikanern kommen, stehen die Russen im Herbst in Berlin. Auch Sie haben einen Eid geschworen. Vergessen Sie das nicht. Jetzt rennt er zum Führer. Rommel glaubte leider immer noch, den Führer zur Raison bringen zu können. Seit wann wissen Sie von diesen Plänen? Seit einiger Zeit schon. Sie wissen, was der gehorsame Soldat von mir verlangt. Tun Sie, was Sie tun müssen. 8. Mai 1944. Liebste Lo, hab Dank für deinen lieben Brief vom 2. und 3. 5., die bereits in meinen Händen sind. Die Sache mit Ajax Tod darfst du nicht tragen. Inzwischen hat mir die OT noch einen jungen, braunen, kurzhaarigen Jagdhund gesandt, der rasch sich an die neuen Verhältnisse gewöhnt hat und außerordentlich folgsam und anhänglich ist. Es ist ja ganz komisch, wie ein derartiges Lebewesen einen doch gelegentlich zerstreut und von den Sorgen ablenkt. Deine Schuhgröße habe ich noch nicht erhalten. Hoffentlich bringt Aldinger dies nun mit, denn ich möchte die Schuhe zum 6.6. besorgen. Die feindliche Offensive scheint sich zu verzögern. Uns ist jeder Tag unendlich viel wert. Es ist auch immer noch viel zu kalt und windig. In der Praxis bin ich mit meinen Ideen durchgedrungen. Das ist auch oben bekannt. Nun für heute Schluss. Dir und Manfred meine herzlichsten Grüße. Die Engländer unternahmen jetzt immer häufiger geheime Kommandoeinsätze an der französischen Küste. Sie versuchten sich ein genaueres Bild von der Lage und der Stärke unserer neuen Hindernisse unter Wasser und im Vorfeld der Küste zu machen. Ihnen war gemeldet worden, dass wir einen neuen Minentyp hätten, der nun von Freiwilligen untersucht werden sollte, und man war sich bewusst, dass diese Freiwilligen nur eine geringe Chance hatten, wieder zurückzukehren. Achtung! Sie kommen! Sie kommen! Es geht los! Es geht los! 20.05. Englischer Offizier bei Kommandounternehmen zum Erkunden der Vorstrandsperren im Bereich des Oberkommando 15 gefangen genommen. Speidel, verdammt nochmal, was ist denn los? Sind die Engländer gelandet? Kurz vor Calais ist ein Kommandounternehmen der Briten vereitelt worden. An der Kanalküste? Ja, ein britischer Offizier wurde gefangen genommen. Bringen Sie mir den Mann, ich will mit ihm reden. Der Gefangene ist der Gestapo übergeben worden. In Paris? Sie kennen ja die Befehlslage. Sie verdächtigten den gefangenen Offizier der Sabotage. Das übliche Verfahren bedeutete dann die Überstellung des Gefangenen in den SD und damit Folter und Hinrichtung. Sein Kommando wollte die Küstenbatterie sprengen. Gut, Gruppenführer. Wir nehmen ihn mit. Sie machen was? Feldmarschall Rommel möchte ihn sehen. Sie kennen doch den Kommandobefehl, Oberst. Der Mann ist unverzüglich zu liquidieren, sobald er ausgesagt hat. Offenbar hat er noch nicht ausgesagt. Lassen Sie ihn hier und Sie wissen in spätestens 12 Stunden, wann und wo die Invasion stattfinden wird. Daran habe ich keine Zweifel, aber auch wir haben unsere Methoden. Sie werden mir bestimmt irgendwann verraten, was das für Methoden sind. Gerne. Ab. Der britische Pionieroffizier Soulain Hätte der britische Offizier bei dem Verhör durch den SD seinen wahren Namen gestanden, wäre das ein sicheres Todesurteil gewesen. Tatsächlich diente Lane in einer sehr speziellen Einheit, einem Kommando, das nur aus Männern bestand, die aus dem von uns besetzten Europa nach England geflohen waren. Lane hieß eigentlich Lani und stammte aus Ungarn. Der Generalfeldmarschall, der englische Leutnant. Nehmen Sie ihm die Handfesseln ab. Wie geht es meinem alten Freund Montgomery? Versetzen Sie mal, Tempelhof. Ich glaube, der Leutnant versteht Sie ausgezeichnet. Wie man hört, wollt ihr Briten jetzt kämpfen. Und wie war das in Afrika? Das war nur ein kleines Geplänkel gegen das, was uns jetzt erwartet. Kommen Sie, setzen Sie sich. Wissen Sie, Herr Leutnant, eigentlich haben wir doch denselben Feind. Und er steht in Russland. Warum kämpfen wir nicht Seite an Seite? Es könnte schwierig werden. Wir Briten finden manches sehr abstoßend an dem, was die Deutschen tun. Was meinen Sie? Die Art und Weise, wie sie mit den Juden umgehen. Das ist doch Politik. Wir sind doch Soldaten, wir sind Krieger. Wir haben doch nichts mit Politik zu tun. Wenn Ihr Führer ganze Völker vernichtet, dann ist das für Sie Politik. Wir könnten das ändern. Dafür ist es zu spät, Feldmarschall. Sicher ist nur, es hätte keinen Frieden mit Hitler gegeben. Aber zu diesem Zeitpunkt bestand durchaus noch die begründete Hoffnung, mit Görtler und oder mit Rommel an der Spitze diesen furchtbaren Krieg früher beenden zu können. Kommt, er ist. Was passiert mit ihm? Er wird in ein Kriegsgefangenenlager für britische Offiziere gebracht. Und der Kommandobefehl? Woher wissen Sie davon? Man hört viel. Keine Angst, ihm wird nichts geschehen. Ich garantiere für ihn. Aber können Sie das? Ja, natürlich. Ich bin hier der Oberbefehlshaber. Es gibt viele Oberbefehlshaber in Frankreich. Und es gibt die SS. Der Kommandobefehl war am 18. Oktober 1942 von Adolf Hitler persönlich ausgegeben worden. Daraufhin sollten Angehörige alliierter Kommandotrupps unverzüglich erschossen oder dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, dem SD, übergeben werden. Der Befehl wurde von der Abteilung Wehrmachtsführungsstab im Oberkommando der Wehrmacht, OKW, als geheime Kommandosache ausgefertigt, von Hitler unterzeichnet und in 12 Ausfertigungen an höchste Wehrmachtstellen verteilt. Doch hat sich dem Kommandobefehl gegenüber der überwiegende Teil der militärischen Befehlshaber durchaus ablehnend verhalten und ihn durch mündliche Besprechungen auch selbst unwirksam gemacht. Hitler sah sich darum gezwungen, persönlich ungewöhnlich harte Strafen für seine Nichtbefolgung anzudrohen. Der Kommandobefehl stellte einen klaren Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung und die Genfer Übereinkunft über die Behandlung von Kriegsgefangenen von 1929 dar. Trotzdem liegt kein Beweis dafür vor, dass auch nur ein einziges Mitglied der Heeresführung offen protestiert oder seine Weigerung, den Befehl auszuführen, kundgegeben hat. Die Soldaten haben in ihrer überwältigenden Mehrheit an der Front einen guten Kampf gekämpft. Es wäre sachlich ungerecht und politisch kurzsichtig, dem deutschen Soldaten die Achtung versagen zu wollen, die bei allen Kulturvölkern auch der gegnerische Kämpfer genossen hat. Das Urteil der Weltgeschichte ging immer über augenblickliche Verdammungen eines unterlegenen Gegners hinweg. Comtesse, warten Sie einen Moment. Ihr Onkel hofft, dass wir den Feind zurückschlagen können. Und Sie? Für wen sind Sie? Wir sind sowieso verloren. 19. Mai 1944. Vor ein paar Tagen habe ich mit dem Führer zum ersten Mal seit längerer Zeit telefoniert. Er war bester Laune und sparte nicht mit Komplimenten für unsere Arbeit hier im Westen. Jetzt hoffe ich, dass alles ein bisschen schneller als bisher geht. Das Wetter ist immer noch sehr kalt und es regnete zuletzt. Die Briten müssen sich wohl noch ein bisschen gedulden. Ich hoffe, im Juni für ein paar Tage von hier weg zu können. Im Moment ist da leider noch nicht dran zu denken. Unglücklicherweise sind die Dinge in Italien sehr schlecht gelaufen. Die überwältigende Überlegenheit unserer Gegner mit ihrer Artillerie und noch mehr in der Luft hat unsere Front dort zusammenbrechen lassen. Im Hinblick auf unsere starken Anlagen, im Hinblick auf den verzüglichen Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung, im Hinblick auf unsere starken Anlagen, im Hinblick auf den vorzüglichen Geist unserer Truppe, auf die neue Bewaffnung, die Kampfmittel, die uns die Hand gegeben sind, können wir den kommenden Ereignissen mit größter Ruhe entgegensehen und brauchen uns keine Sekunde den Kopf zerbrechen, ob es gut oder schlecht geht. Es geht bestimmt gut und ich glaube nicht, dass der Engländer ein zweites Mal wiederkommt, wenn er es hier versucht hat. War das in Ordnung so? Ausgezeichnet, Herr Feldmarschall. selber zeugen. Gut, wenn Sie meinen. Wie man hört, wurde oben in Calais ein britisches Kommandounternehmen gestellt. Glauben Sie jetzt auch, dass die Invasion da oben stattfindet? Lassen Sie sich eins, Marx. Die Engländer kommen immer da, wo niemand mit ihnen rechnet. Na, dann werden Sie bei mir kommen. Wahrscheinlich gehen Sie am Sonntag noch in die Kirche, schiffen sich am Montag ein und sind dann am Dienstag bei mir hier in der Normandie. Wie kommen Sie denn darauf? Am Dienstag habe ich Geburtstag. Meine Frau auch. Sehen Sie? Vom OKW, Generaloberst Jodl. Schlechte Nachrichten. General Marx schrieb im tiefen Sarkasmus über die Situation in diesen letzten Tagen vor der Invasion. Augenblicklich gilt die Meinung, der Tommy würde demnächst gerade mit mir anbinden. Darum hat man uns wieder neue Soldaten geschenkt. Ich packe sie gerade aus ihren Schachteln und stelle sie auf. Damit ist ihre Zahl auf weit über 100.000 gewachsen. Es ist hocherfreulich, was wir im fünften Kriegsjahr an Menge und an Güte von Divisionen fabrizieren. Die neueste, die eben herkam, ist ausgesprochen Elite. So etwas hatten wir 1918 auch nicht entfernt mehr. Also sehe ich guten Mutes in die Zukunft, was man uns auch bieten wird. Der Führer hat mir nur 3 Panzerdivisionen unterstellt. Der Rest bleibt bei der Führerreserve. Im Angriffsfall kann ich sie anfordern. Wie stellen die sich das vor? Dass ich erstmal einen schriftlichen Antrag in der Reichskanzlei einreiche, wenn der Feind landet? Ich musste Hitler. Er kennt die Lage nicht. Er wird falsch informiert von diesen Verbrechern um ihn herum. Glauben Sie das wirklich? Ich weiß, dass Sie und Ihre Freunde das anders sehen. Aber was erwarten Sie? Dass ich diesem Chaos hier weiter untätig zusehe. Es wird zum Kampf kommen und dann möchte ich nicht als ein Feldherr in die Geschichte eingehen, der seine Soldaten sehenden Auges zur Schlachtbank geführt hat. Es gibt noch andere Optionen. An die glaube ich nicht. 21. Mai 1944. Verbinden Sie mich dem Führerhauptquartier, der Adjutant des Führers. Liebe Lou. Ja, ich warte. Gestern war hier über uns am Himmel wieder viel Bewegung, aber wir waren komplett uns selbst überlassen. Bisher ist dieser Tag ruhiger. Der Sieg unserer Feinde in Italien war sehr unglücklich. Die Stärke unserer Bodeneinheiten hätte uns dort eigentlich nicht zum Nachteil reichen müssen. Aber ihrer Luftüberlegenheit und der Qualität und Masse ihrer Ausrüstung haben wir kaum etwas entgegenzusetzen. So war es schon in Afrika. Ich hoffe, hier im Westen wird es besser laufen. Nur ist unsere Luftwaffe bis jetzt noch immer nicht richtig vorbereitet. Dabei hätten die bestehenden Lücken längst wieder aufgefüllt sein müssen. Gestern hat uns Rundstedt einen Besuch abgestattet. Am Nachmittag hatte ich eine kurze Unterhaltung mit einem gefangenen britischen Offizier, der sehr vernünftig sprach. 21.05. Stark bedeckt, geringe Fliegertätigkeit. Um 16 Uhr begann Rommel mit Meisel, mir und den beiden Hunden einen fast 3-stündigen Spaziergang. Bei der Unterhaltung über die Lage kam das Gespräch auf die Ablösung zahlreicher Oberbefehlshaber. Rommel zeigte sich davon betroffen. Manchmal wird mir jetzt doch etwas bange. 24.05. Am Vormittag fuhren wir nach Paris wegen artilleristischer Fragen und um Beton für Geschützstände freizukriegen. Zurück mussten wir einen Umweg machen, da eine Brücke zerbombt war und eine ganze Menge Jäger in der Luft waren. 27.05. Pfingstsonnabend. Wunderbares heißes Wetter mit wenig Wind. Der Feldmarschall fuhr vormittags in eine Fabrik, die für uns ein Mittel zur behelfsmäßigen Nebelherstellung produziert. 28.05. Schönes Pfingstwetter. Man war allgemein erstaunt und erfreut, dass der Gegner es nicht ausnutzte. Wir spielten Tennis und Tischtennis. Über Pfingsten entsandte mich Rommel in die Heimat, zu einem Treffen mit Strölin und Neurath. Bei 2 längeren Besprechungen am 28. und 29. in meinem Haus in Freudenstadt wies Karl Strölin auf das zentrale Problem der Person Adolf Hitler hin, mit dem das Ausland keine politischen Abmachungen treffen würde. Nur seine Beseitigung im Sinne einer Verhaftung ermögliche eine neue schöpferische Politik. Neurath legte eine ausführliche Denkschrift nach, in der er die außenpolitische Isolation Deutschlands anschaulich beschrieb. Rommel ließ Strölin und Neurath nach meiner Rückkehr mitteilen, dass er ohne jeden persönlichen Anspruch zu jedem Einsatz bereit sei. 1.6. Vormittags besprach der OB mit Ministerialdirektor Bern vom Propagandaministerium verschiedene Fragen. Besonders, wie der Gegner im Augenblick der Invasion zu beeinflussen sei. Den Krieg können wir nicht mehr gewinnen. Bernd hat dem Propagandaminister damals ins Gesicht gesagt, dass er nicht mehr an den Endsieg glaube. Irritiert hielt Goebbels in seinem Tagebuch fest: Bernds Bericht ist zwar einigermaßen alarmierend, aber ich führe das darauf zurück, dass Bernd in der ihm bekannten Weise wahnsinnig übertrieben hat. Bernd ist ein unseriöser Berichterstatter. Ich glaube, ich werde ihm auf Dauer einen maßgebenden politischen Posten im Ministerium nicht mehr überlassen können. 3.6. Rommel war nachmittags bei Runstedt, um mit ihm seine Absicht zu besprechen, vom 5. bis 8.6. ins Reich zu fahren. Eine Invasion während dieses Zeitraums ist sehr unwahrscheinlich, da die Gezeiten in den folgenden Tagen sehr ungünstig sind und unsere Luftaufklärung keinerlei Anhaltspunkte für eine unmittelbar bevorstehende Landung gegeben hat. Vor allem liegt mir daran, Hitler persönlich auf dem Obersalzberg zu sprechen, um ihm die Größenordnung unserer Unterlegenheit in Mensch und Material zu erklären und die Heranziehung von weiteren 2 Panzerdivisionen, einem Flakkorps und einer Werferbrigade in die Normandie zu erbitten. Am 4.6. schlug das Wetter in Regen und stürmische Westwinde um. Um 6 Uhr früh brach der Generalfeldmarschall nach Deutschland auf. Marinewetterdienst meldet Sturm und geschlossene Wolkendecke, mindestens bis zum 10. Juni. Sie können also beruhigt fahren. Gute Fahrt. Also sind wir den Laden in Ordnung, Speyer. Sie le compte? Pour votre épouse. Für Ihre Frau zum Geburtstag. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Die Wetterstation auf Pas-de-Calais hatte für den 6. Juni eine Wolkenunterdecke von 300 bis 500 Metern gemeldet. Windstärke 5 bis 6, Seegang 4 bis 5. Bedingungen, die eine amphibische Großoperation mit entsprechender Luftunterstützung als ausgeschlossen erscheinen ließen. Die Alarmierung der Truppen an der Küste war aufgehoben worden. Selbst im Stab des Oberkommandierenden der alliierten Streitkräfte bei Dwight D. Eisenhower herrschte tiefe Verzweiflung über das Wetter. Am 5. Juni um 3.30 Uhr in der Nacht wurde unser kleines Lager, so hatte es Eisenhower in seinen Memoiren notiert, von einem Sturm gepackt, der fast die Stärke eines Hurrikans besaß. Und der gleichzeitig herabströmende Regen schien in fast waagerechten Streifen vorüberzujagen. Die kilometerlange Fahrt über verschlammte Straßen bis zum Marinehauptquartier war alles andere als aufmunternd, da es unter solchen Verhältnissen vollkommen sinnlos erscheinen musste, die Lage auch nur zu diskutieren. In Southwick Park, dem Hauptquartier des Oberbefehlshabers der alliierten Seestreitkräfte, angekommen, überraschte dann aber der englische Wetterdienst den General mit einer aufsehenerregenden Ankündigung. Von Westen her, eingebettet in die stürmischen Tiefs, zog ein kurzes Zwischenhoch, das für den 6. und 7. Juni etwa 36 Stunden Wetterbesserung versprach. General Dwight D. Eisenhower erkannte die Chance und griff nach dem Mantel der Geschichte. Am 5. Juni um 4.15 Uhr morgens gab er den endgültigen Befehl. Die Invasion sollte in der kommenden Nacht stattfinden. Soldiers, Sailors and Airmen of the Allied Expeditionary Force. Unser Wetterdienst hingegen hatte einfach versagt. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Wie schön, dass du kommen konntest. Ich muss zum Führer. Es läuft nicht alles zum Guten in Frankreich. Setz dich doch, du bist zu ungemütlich. So. Erinnerst du dich an die Dinge, die uns neulich Strönen erzählt hat? Dass sie die Juden vergaßen, im Osten. Hör bitte auf. Strönen ist selber Nazi. Er ist Oberbürgermeister von Stuttgart. Auch er hat die Juden in den Osten verschickt. Warum erzählt er sowas? Das passiert sogar in Frankreich. Vor meinen Augen. Ich dachte immer, das sind Einzelfälle. Aber die da oben sind nicht sauber. Wen meinst du mit die da oben? Du weißt, wo wir hier leben. Was hier früher war. Ja. Ein jüdisches Landschulheim. Also müssten wir hier ausziehen, wenn das nicht sauber wäre. Lass dir doch sowas nicht einreden. Dieser 6. Juni verging auch bei uns in La Roche-Guyon äußerst unbeschwert. Der Alte ist weg. Ich lade auch den Ernst Jünger ein und ein paar andere Freunde. Neben dem Schriftsteller, der als Kompaniechef bei der Wachtruppe in Paris stationiert war, waren neben ein paar anderen auch mein Schwager Max Horst und Cäsar von Hofacker anwesend. Unsere Unterhaltung kreiste um die Friedensschrift Jüngers. Ici Long. Les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Solange wir Number One nicht davon abhalten, ans Mikrofon zu springen, wirft er die Masse in 5 Minuten wieder um. Müssen wir eben auch an den Mikrofonen stärker sein als Hitler. Solange wir diese Kraft nicht haben, wächst sie uns auch durch Attentate nicht zu. Was gibt's, Herr Oberstleutnant? Der Rundfunküberwacher der 15. Armee hat jetzt auch die zweite Hälfte des Tarnspruchs abgefangen. Generaloberst von Salmuth hat bereits seine gesamte Armee am Pas-de-Calais in Alarmbereitschaft versetzt. Soll ich die 7. in der Normandie alarmieren? Rufen Sie Rundstedtstab an. Sollen die Herren das dort entscheiden? Gut. Geht also los. Wahrscheinlich nur die übliche Hysterie. General Marx sollte mit seinem Animus recht behalten. Eine Luftlandedivision der 2. Britischen Armee unter General Dempsey begann bei Caen im Mündungsgebiet der Orne mit der Invasion. Wer sind Sie? Ich hab's gewusst. Melden Sie Rommels Stab, dass es losgeht. Doch noch bestand die Möglichkeit, dass es sich um ein groß angelegtes Täuschungsmanöver der Alliierten handelte. Ein Täuschungsmanöver, um vom eigentlichen Landungsort abzulenken. Tatsächlich hatten sie an verschiedenen Stellen der Normandie Strohpuppen abgeworfen und Feuerwerk gezündet, um uns zu verwirren. Deswegen kam ich gegen 2:15 in der Nacht zur Überzeugung, dass es sich zunächst nicht um eine größere Aktion handele. Eine Einschätzung, die auch im Stabe Rundstedts geteilt wurde. Wie sieht's im Pas-de-Calais aus? Da hat es auch Landungen gegeben. So, mit Laschenseglern hier und hier. 2 Gefangene berichten, dass noch weitere Landungen folgen werden. Wir könnten die 21. in die Normandie schicken. Der Kommandeur der 21. meldet sich nicht. Der ist mit seinem 1A nach Paris. Was? General Speidel, Telefon. Ja. Verstanden. Sehr gut, danke. Und herzlichen Glückwunsch, Herr General. Das war Marx. Der Engländer greift mit Strohpuppen an. Er glaubt aber, die Situation mit seinen eigenen Kräften bereinigen zu können. Was machen wir jetzt? Na was wohl? Ins Bett gehen. Ein folgenschwerer Irrtum, wie sie herausstellen sollte. Ironie der Geschichte. Da bereiten sie sich ein halbes Jahr auf die Anlandung der feindlichen Truppen vor. Und dann verschlafen sie den entscheidenden Moment. Dass unsere Gegner unsere Luft- bzw. Seeaufklärung komplett ausschalten konnten, sollte sich jetzt als besonders verhängnisvoll erweisen. Es ist britische Schiffsartillerie, Geburtstagsgröße von Churchill. Gegen 5 Uhr begann der Beschuss der Küstenstellungen durch die alliierte Schiffsartillerie. Um 6.30 Uhr landeten die ersten britischen und amerikanischen Soldaten unter dem Oberbefehl von Rommels einstigen Gegenspieler in Afrika, General Bernard Law Montgomery, an der Calvados-Küste rund um Caen und der Halbinsel Cotentin unterhalb von Cherbourg. Davon hatte aber Rommel noch keine Kenntnis, oder? Erst um 10.06 Uhr wurde der Generalfeldmarschall in Herlingen über die Invasion informiert. Gut 10 Minuten, nachdem er es auch aus dem Radio hätte erfahren können. Der Oberbefehlshaber der amerikanischen Invasionstruppen, Dwight D. Eisenhower, hatte sich inzwischen mit einer Rundfunkansprache an die Menschen gewendet. People of Western Europe. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. I have this message for all of you. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching. Das Oberkommando der Wehrmacht hat mich beauftragt, diese Blumen für die Frau Generalfeldmarschall abzugeben. Mit den besten Geburtstagswünschen vom Führer. Dankeschön. Versorgen Sie den gut, Carolina. Das ist vom Führer. Servus. Der Herr Feldmarschall wird am Telefon verlangt. Das wird das Führerhauptquartier sein. Ja? Speidel, was gibt's? Sie sind gelandet. Wo? Wie weit ist unser Gegenangriff? Lassen Sie die Division sofort angreifen, ohne Rücksicht auf weitere Verstärkung. Sofort zum Einsatz. Bei uns im Stab gab es immer noch keine endgültige Klarheit über die Art des Angriffs. So meldete Rundstedt in seiner dritten Lagebeurteilung um 11 Uhr an das Führerhauptquartier nach wie vor, dass bisher noch kein Bild gewonnen sei, ob Ablenkungs- oder Hauptangriff vorliege. Hitler soll am Tage der Invasion zu spät geweckt worden sein, um entscheidend einzugreifen. Das ist eine Legende, von Hitler selbst in die Welt gesetzt. Tatsächlich befahl Hitler, nachdem er um 11 Uhr endlich aufgewacht und über die Landung unterrichtet worden war, weiter abzuwarten. Es tut mir leid. Ist halt nicht zu Ende. Jetzt hat das Warten wenigstens ein Ende. Ja. London. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. This, however, is an unsubstantiated enemy claim. Continuing NBC's coverage of the invasion news of D-Day, the following program will be interrupted without delay to bring you the latest. Thank you, Ed, and hello, everyone. This is the day for which we've all been waiting. D-Day, invasion of Western Europe. To millions of people in the occupied countries, this is the beginning of their liberation. After many long years of domination by Hitler and the Axis. The welcome we got in France touched our hearts. Right in the battle, a few hundred yards beyond the beaches, with shells screaming both ways, I saw French women throwing roses at Canadian tanks as they passed, and putting garlands of roses round the necks of marching infantry. An old woman said, Monsieur, we waited and waited, and sometimes we thought you would never come. Schön, Sie wohlbehalten hier zu sehen. Sie sind mit dem Führungsstab in den Bunker gezogen. Ich hoffe, Sie haben bessere Nachrichten als heute Morgen im Telefon. Ja, nein. Der Feind hat zur Stunde an mehreren Landeköpfen wahrscheinlich schon 150.000 Soldaten abgesetzt mit schwerem Gerät. Er beherrscht jetzt ein Gebiet von 130 Quadratkilometern. Gleichzeitig hat die 6. britische Luftlandedivision im Raum Caen die Brücken über der Aue besetzt. Andere Kräfte dieser Division haben unsere Artilleriebatterie bei Merville zerstört, wenn auch unter schweren Verlusten. Ist das alles? Unsere Informationslage ist mehr als dürftig. Unser Funkverkehr wird vom Feind gestört. Französische Saboteure haben unsere Telefonleitung unterbrochen, auch Anschläge auf Nachschubwege verübt. Mit einem zweiten Großunternehmen muss gerechnet werden. Oben bei Dover haben sie angeblich schon die Küste vernebelt. Sagen Sie das doch gerade raus, Speidel. Was bitte? Sie haben versagt. Auch wenn Rommel es nie ausgesprochen hat. Seine Abwesenheit am ersten Tag der Invasion stellt wohl den bittersten Moment seiner militärischen Karriere dar. Wie Jünger es formulierte, der Dirigent hatte gefehlt. Das ist ein Schönheitsfehler für die Ouvertüre einer so großen Schlacht. In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. Schon bald nach Beginn des Unternehmens war zu erkennen, dass die Briten und Nordamerikaner ihre Hauptstöße zunächst gegen die Räume von Caen. Die Fahrtbegrenzung an der Nordküste der Normandie zwischen der Havre und Cherbourg wurde während des ganzen Tages durch starke Seestreitkräfte unterstützt. Es gelang dem Feind vom See her an mehreren Stellen Fuß zu fassen. Die Mehrzahl seiner Rückenkräfte. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Aus dem Brückenkopf Saint-Mère-Église nach Norden und Süden vorstoßen, der Feind konnte gegen unsere hartnäckig Widerstand leistenden Truppen nur wenig Boden gewinnen. Juni 1944. Liebe Lou, es ist ein harter Kampf, den die Truppe durchstehen muss. War gestern vorne und will heute wieder vor. Die feindliche Luftüberlegenheit wirkt sich sehr auf unsere Operationen aus. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Bald wird es wohl noch an anderer Stelle losgehen. Wir tun, was wir können. Bei der starken Orientierung der gegnerischen Operationen im Sinne der großen Luftüberlegenheit spielt für ihn das Wetter eine weitaus größere Rolle als für uns. Der Feind war wieder in zahllosen Einzelkämpfen vernichtet worden. Nur auf schmalstem Raum konnte daher die Vereinigung mit den Amerikanern durchgeführt werden, sodass ein schmaler, nur stellenweise breiterer Streifen von der Orne bis nördlich der Wiehrmündung. Alle Versuche des Feindes zwischen Caen und Bayeux nach Süden und nördlich der Birnmündung in Richtung Cherbourg-Raum zu beginnen. Entgegen der Frontmeldungen gelang es den Amerikanern und Briten am 11. Juni 1944, die letzten Lücken ihrer Invasionsabschnitte Utah, Omaha, Gold, Juneau und Sword zu schließen. Damit beherrschten sie jetzt einen zusammenhängenden Brückenkopf von ca. 100 Kilometern Breite und ungefähr 10 bis 15 Kilometern Tiefe. Trotz schwerer eigener Verluste und der tapferen Gegenwehr unserer Soldaten war es nicht mehr zu übersehen. Die Invasion der Alliierten war geglückt, auch wenn uns unsere Propaganda etwas anderes glauben machen sollte. Wo Wissen und Können indessen ihre menschlich gegebene Begrenzung finden und die Intuition beginnt, jenes übersinnliche Wahrnehmungsvermögen, ein Kind der Eingebung, gepaart mit der Erkenntnis, liegt erst das Führertum des Feldherrn. Rommel besitzt es. Wie sehr amüsiert man sich. Generalfeldmarschall. Gute Kritiken? Bitte. Der Führer befiehlt, Cherbourg zu halten. Auch die Stellung westlich der Orne. Leiten Sie die nötigen Schritte ein, Speidel. Besteht die Möglichkeit eines Entlastungsangriffs durch General Marx? General Marx ist bei einem Luftschlag des Feindes gefallen. Wollen Sie die kompletten Verlustzahlen des Tages haben? Nein, nicht nötig. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der kommandierende General eines Armeekorps, General der Artillerie Marx, der tapfere Verteidiger der Halbinsel Cherbourg, Numerus Montgomery, fieberhaft, um den von ihm verlangten Großangriff beginnen zu können. Wenigstens keinen will er zunächst einmal in die Hand bekommen. Und hier werden wir wohl auch den ersten Schwerpunkt der kommenden Kämpfe zu erwarten haben. 13. Juni 1944. Liebe Lou, die telefonische Verbindung war gestern früh herzlich schlecht, aber besser als gar nichts. Uns geht es im Abwehrkampf vor allem durch die feindliche Luftherrschaft und die schwere Schiffsartillerie nicht gut. Auch an Material ist der Feind weit überlegen. In der Luft stehen 27.000 Einsätze gegen 3.500 eigene. Ich habe gestern dem Führer einen Bericht geschickt. Rundstedt hat dasselbe gemacht. Es ist Zeit, dass die Politik ins Spiel kommt. Den nächsten, vielleicht noch schwereren Stoß erwarten wir in den kommenden Tagen an anderer Stelle. Die langgeschonten Kräfte zweier Weltmächte kommen eben jetzt zum Einsatz. Alles wird sich rasch entscheiden. Wir tun, was wir können. Oft sind meine Gedanken zu Hause, mit den besten Wünschen und der Hoffnung, dass alles noch zu einem leidlichen Ende geführt werden kann. Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Unter dem Druck Moskaus haben Briten und Amerikaner die seit langem angekündigte und von uns erwartete Invasion begonnen. Sie findet Deutschland in Bereitschaft. In der ersten Stunde des 6. Juni, wenige Minuten nach Mitternacht, rollt die gewaltige militärische Aktion an. Die Flotten zweier Weltmächte sind mit Unterstützung großer Luftwaffenverbände im Anmarsch auf die europäische Westküste. Unter gleichzeitigen schweren Bombenangriffen setzt der Feind im Hinterland der Seinebucht starke Luftlandeverbände ab. Deutsche Vorpostenboote nehmen die Annäherung der feindlichen Einheiten auf und geben die Meldungen weiter. Alarm, Pferde! 14. Juni 1944. Liebe Lou, schwere Abwehrkämpfe. Die gewaltige Überlegenheit der Gegner an Luftwaffe, Schiffsartillerie, Menschen und Material macht sich bemerkbar. Ob man oben die Schwere der Lage sieht und die Folgerungen zieht, scheint mir fraglich. Es spannt am Nachschub an allen Ecken. Wie geht es euch beiden? Noch immer keine Nachricht erhalten. Der Tag hat begonnen. Im Morgengrauen tauchen aus der Kim in der Seinebucht die Massen der angloamerikanischen Invasionsflotte auf. Mit einer Fernkamera hat der Kriegsberichter unmittelbar vor Einsetzen des gegenseitigen Artilleriebeschusses diese Aufnahmen gemacht. Kleinere Landungsfahrzeuge übernehmen von den Transportern Truppen und Material. Abwehr aus allen Rohren. Am 16. Juni gab Hitler dem Drängen Rundstedts und Rommels nach und flog nach Frankreich. Vier Focke-Wulf-Condor brachten Hitler und seinen Stab nach Metz. Die gesamte Jagdwaffe entlang der Route hatte Startverbot. Die Flak-Batterien durften nicht feuern, um jeden Irrtum auszuschließen. Bei Tagesanbruch fuhr er dann, während Jäger die Straße Reims-Soissons schützten, zum neu erbauten Führerhauptquartier Wolfschlucht 2 in Margival bei Soissons. Hitler besuchte es bei dieser Gelegenheit zum ersten und letzten Mal. Wir trafen dort am darauffolgenden Morgen gegen 9 Uhr ein. Die Feldmarschälle von Rundstedt und Rommel, mein Führer. Danke, meine Herren, dass Sie kommen konnten. Bitte. Ich muss sagen, ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos über das Versagen Ihrer örtlichen Kommandeure. Dass sich die Wehrmacht in Unterhosen vom Feind ihren Betten überraschen lässt, das wirft ein bezeichnendes Bild auf den Zustand ihrer Soldaten. Dass wir im Schlaf überrascht wurden, ist eine Falschwendung des Feindes, mein Führer. Nennen Sie das, wie Sie wollen. Ich stelle nur fest, dass Sie die feindliche Landung nicht verhindert haben, so wie mir das von Ihnen immer wieder versichert wurde. Mein Führer, die Truppe kämpft aufopferungsvoll. Und wenn wir die Landung des Feindes nicht verhindert haben, so lag das ausschließlich am Versagen von Luftwaffe und Marine. Beim Heer haben Führung und Truppe in diesem ungleichen Kampf Übermenschliches geleistet. Aber die absolute Luftüberlegenheit des Feindes und das ungehinderte Operieren der Seestreitkräfte macht ein geordnetes und geplantes Vorgehen gegen den Feind nahezu unmöglich. Es ist zu bedauern, dass bis heute niemand im OKW sich ein Bild von der tatsächlichen Lage an der Front gemacht hat. Stattdessen wird dem Feind und seiner Propaganda Glauben geschenkt. Entscheidend ist es nur, dass Cherbourg und sein Hafen von uns gehalten wird. Feld Cherbourg hat der Feind den Schlüssel zur Normandie und damit zu ganz Frankreich in der Hand. Wir haben nur die Wahl zwischen Cherbourg halten oder den Durchbruch des Feindes verhindern. Für beides reichen unsere Kräfte nicht aus. Sie sind derselben Ansicht, Herr von Rundstedt. Zumindest sollten wir die starre Verteidigung der Halbinsel aufgeben und zu einem geordneten Rückzug zum Hafen und in die Festung übergehen. Auch in Caen an der Ornfront wäre ein Aufweichen vorteilhaft. Ja, ausweichen und operieren! Hier gilt es zu stehen, zu halten und zu sterben! Bestimmen Sie einen besonders befähigten Kommandanten für Cherbourg. Und zeigen Sie den beiden Feldmarschällen, was für eine verheerende Wirkung unsere Vergeltungswaffe beim Feind anrichtet. Sehr wohl. Seit gestern werden ununterbrochen unsere V1-Fernwirkungswaffen gegen London abgefeuert. Jeweils ausgestattet mit Sprengköpfen von einer Tonne Gewicht. Es hat zahlreiche sichere Treffer gegeben. Von unseren Agenten dort wissen wir, dass die englische Zivilbevölkerung am Boden ist und gegen Churchill und... Ein feindlicher Bomberverband nähert sich unserem Luftraum. Mein Führer, es wäre vielleicht besser, wenn wir uns in den Luftschutzraum begeben. Die Frontberichte bringen von Bord eines Vorpostenbootes einen Erlebnisbericht über den Einsatz der neuartigen Sprengkörper schwersten Kalibers gegen England. Auf einem Vorpostenboot am Invasionsgebiet im ersten Morgenlicht. Da hat man schon lange nicht mehr so helle Gesichter nach durchwachter Nacht gesehen wie hier. Und nach vielen nächtlichen Wachstunden und Kleingefechten, die müden Augen aufgehellt sind und leuchten. Unter dem brausenden Heulen, das vom Festland nach Südengland zieht. Die Geschosse, die vom Geheimnis umgeben waren, sind unterwegs. In die neuen Gewichte im Kräftespiel des wägenden Krieges, das verspürt ein jeder. Von deutschen Ingenieuren und Arbeitern in schwerster Leidenszeit der Heimat geschaffen, ziehen sie jetzt auf und abschwellend nach England. Darunter stehen unsere Boote. So zogen sie in der Nacht, so brausen sie jetzt wieder im ersten Licht des Morgens. Was wird jetzt? Ich sehe Black. Wir müssen ihm klipp und klar sagen, dass die Lage aussichtslos ist. Nur zu. Auf Sie hört er. Sie sind der Oberbefehlshaber am besten. Meine Macht reicht gerade noch dazu aus, meine Wachen vom Hauptquartier von links nach rechts zu schieben. Besonders befremdlich während unseres Treffens war der Mittagstisch. Hitler verschlang eine unglaubliche Menge Reis mit etwas Gemüse, dazu abwechselnd Pillen und verschiedenfarbige Medizin aus mehreren Likörgläsern. Mein Führer, Sie wissen, ich bin der treueste Diener. Darf ich? Bitte nehmen Sie Platz. Glauben Sie nicht, dass es an der Zeit ist, über andere Lösungen nachzudenken? Was meinen Sie? Zu verhandeln. Mit mir verhandelt keiner mehr. Der Feind hat die Vernichtung Deutschlands beschlossen. Es kommt jetzt nur noch auf den fanatischen Widerstand eines jeden Einzelnen an. Sind Sie dazu bereit? Sind Sie dazu bereit, Rommel? Rommel, Hörspiel von Leonhard Koppelmann. Unter Verwendung des gleichnamigen Films von Niki Stein. Erster Teil, der Atlantikwall. Die Rollen und ihre Sprecher. Generalfeldmarschall Erwin Rommel, Ulrich Tukur. Lucy Rommel, Aglaja Schischkowitz. Manfred Rommel, Patrick Mölleken. General Speidel, Benjamin Sadler. Interviewer, Frank Arnold. Generalmajor Tempelhoff, Max von Pufendorf. Sowie Florian von Manteuffel. Die Darsteller in den Filmsequenzen: Feldmarschall von Kluge, Thomas Thieme. Feldmarschall Rundstedt, Hans Zischler. Oberstleutnant Hofacker, Tim Bergmann. General von Stülpnagel, Hubertus Hartmann. Sowie Oliver Nägele, Vicky Kriebs, Hans Krämer, Klaus J. Behrendt und viele andere. Beratung: Peter Steinbach und Niki Stein. Ton und Technik: Johanna Fegert, Sonja Röder und John Kroll. Musik: Jackie Engelken und Ulrich Spieß. Hörspielregieassistenz: Cordula Dickmeis. Hörspielregie: Leonhard Koppelmann. Produktion: Südwestrundfunk 2012. Dramaturgie: Manfred Hess.